Volle Energie voraus. Jetzt wird nicht geschlafen, sondern zugehört. Denn ihr erfahrt, wie man kaputte Dinge ganz kaputt bekommt. Außerdem gibt es Buch- und Filmtipps. Und hier sind eure drei Flachpfeifen, Stefan, René und Marc. Viel Spaß. Willkommen zum meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Hier ist Folge 110 und hier ist für euch der Mann, der es schafft, in Flipflops und Bermuda-Shorts immer noch wie ein Geschäftsmann auszusehen. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hi. Zur 110. Ausgabe 110. Ja. Die Polizei. Genau, heute ist der 19.04. und hier ist unser Hauptkommissar Marc. Hallo Marc. Ja, grüße euch. Mensch, endlich halt einen neuen Titel. Ja. Das ist schon wieder, wer weiß, wie viele Folgen auf einen neuen Titel warten. Du, ich möchte aber auch, dass du die irgendwann mal trägst. Genau. Ja, selbstverständlich. Ich muss erstmal wieder alle schriftlich zusammensammeln und dann vielleicht mache ich mir mal ein T-Shirt, wo die alle drauf sind. Das ist eine gute Idee. Ja, ihr wisst ja, wie ich immer sage, bin da, kann losgehen. Alles klar, gut, dann wollen wir gleich mal starten. Ja. Ich habe Post gekriegt für uns. Nein. Ja, und zwar, ich muss es jetzt vorne reinschieben, weil eine alte Tradition wird wieder aufleben. Ja. Lass mich überraschen, pass auf. Und zwar habe ich... Die 90er sind zurück. Die 90er sind zurück. Ey, hast du was Altes aus den 90ern mit meiner Schwester mit? Der Max hat uns geschrieben. Hi. Hallo Max. Hallo Max. Hallo Max. Hallo Max. Und zwar hat Max unseren Podcast gehört. Den findet er ganz toll. Er feiert unseren Humor. Er hat das Wort geil benutzt. Ich weiß nicht, ob das angemessen ist. Zu Recht. Und er hat uns nicht nur Feedback gegeben und quasi ihm, uns gesagt, was ihm an unserem Podcast gefällt. Er hat uns auch was geschickt. Mhm. Und zwar ist Max nämlich aus einem Berliner Startup. Ui. Und jetzt kommt der Bezug zu unserem alten Ritual. Es gibt Getränke zum Start des Podcasts. Endlich müssen wir nicht mehr durstig den Podcast machen. Ja, dann haben wir angestoßen. Ja, ich hole mal ganz kurz das Paket, dann kann ich nämlich nebenbei erzählen und ihr könnt ja. Es gibt Energy Drinks aus der Tüte. Aus der Tüte, zum Selbermischen quasi. Ja. Ja, genau. Hier steht Holy drauf. Das ist richtig. Jetzt sagt doch den Firmennamen nicht. Ja, nee, ist natürlich richtig. Holy steht auch auf diesem Shaker hier. Ihr könnt ja... jeder hat so eine Box hier. Das ist aber... Genau. Cool. Ihr könnt... hier ist Sprudelwasser für den einen. Und ja, hier ist stilles Wasser für den anderen. Mit Sprudelwasser shaken. Vorsicht, Vorsicht. Ne? Ja. Und Gläser gibt es auch gleich. Also, ich erkläre. Ihr könnt schon mal gucken und eine tolle Mischung machen. Dann sage ich noch ein paar Hintergründe. Also, ja. Ist natürlich... so, dass der Max quasi gesagt hat, er wird uns das einfach mal zur Verfügung stellen. Wir müssen es nicht nehmen. Wir können es... Richtig. Bunt sieht es ja aus. Nein, ich habe tatsächlich schon probiert und ich bin sehr überrascht. Also ich habe hier jetzt Tropical Tiger. Ich wusste nicht, dass es Energy Drink gibt. Peach Panther, Strawberry Shark und noch ganz viele andere Sorten. Mich nervt ja immer bei Energy Drinks, dass das so eine 1,5-Liter-Dosen sind, also gerade von den bekannten Herstellern. Offenbar, ich habe schon eine 0,75 Dose gesehen von Energy Drink? Ja. Nee, vom Energy Drink aus dein. Also, ich kenne nur die Liter-Dosen-Faxe. Das ist schon fast Nötigung. Ne? Und jetzt dachte ich so, das ist mein Zugang zum Energy Drink, weil du kannst ja rein theoretisch, machst ein bisschen weniger Pulver rein. Mhm. Ne? Dann kannst du selber das Verhältnis mixen. Oder lässt halt in der Dose stehen, machst einen Deckel drauf, schraubst zu. Ja, also wir werden das jetzt mal als unser heutiges Getränk nehmen. Ja. Zum Anstoßen. Du hast das hier auch. Macht man zwei verschiedene einfach fertig. Du hast schon mal probiert, ja? Ich konnte leider nicht warten. Ja, ja. Deswegen sprühst du so vor Energie. So, ich habe heute nichts anderes getrunken. Ich möchte gerne Sprudelwasser nehmen und stehe schon vor dem ersten Problem. Ja, also mache ich erst das Pulver da rein und fülle es dann mit der Anleitung. Da ist eine Karte. Ja, die Anleitung habe ich doch. Nee, hier. Die Anleitung. Okay. Da ist übrigens, ach so. Blablabla, da steht es auch nicht. Die doch rechte Seite in Rot. Alles klar, okay. Genau. Erst das Wasser einfüllen. Also ganz kurz nur zur Vollständigkeit halber. Max ist natürlich nicht allein, denn Holy, du hast den Namen ja schon genannt, so heißt das Berliner Startup, ist von drei Kumpels, so wie wir. Mhm. Parallelen tun sich auf. Ich sag's ja. Und zwar, denk an einen halben Liter nur. Von so, Matze. Hallo Matze. Hallo Matze. Hallo Matze, wie geht's? Philipp. Hallo Philipp. Hallo Philipp. Hi Philipp. Und Freddy. Hallo Freddy. So. Hallo Freddy, alte Hütte. Freddy, die, so, wie ist mein Opa? Die drei Jungs sind für diesen Spaß, den wir hier machen, verantwortlich. Ja. Also ich hab's jetzt sehr so gespannt. Ist okay? Ja, pff, mach mal so ein Viertel. Wasser rein, Pulver rein ja. Und wenn es dir zu viel ist, dann. Also ich habe stilles Wasser, ne? Und das ist übrigens ein Eistee. Du kannst auch Eistee nehmen. Ach, Energy und Eistee. Das heißt, Energy, die Eistee sind in den kleinen Packungen und ich nehme mal den Strawberry Charm. Ich habe mich entschieden für Lion's Lemonade und zwar ist das mit. Den steht doch noch drauf. Komisch. Nein, steht da was anderes. Mit? Was für ein Geschmack? Jetzt steht plötzlich was an. Was sind das für Tüten? Jetzt steht dir was von Mango und Kiwi. Hast du dich wohl vergriffen? So, ich nehme mal den Strawberry Shark hier. Ich habe übrigens Ananas genommen und es ist Ananas ist wirklich mega süß. Ja. Also wie die Ananas aus der Dose. So, dann kommt der. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und so? Nee, so. So rum. Und du kannst, ja, so rum. Dicke. Und dann kommt der. Dicke drauf. Links drauf. Dicke. Warum ist dieses Netz hier? Das Netz ist, das ist doch bei so einem Shakern immer. Wenn hier so ein Eiershaker oder so. Warte mal, stimmt, ich helfe dir. Sehr gut. Wenn du einen Eierschäcker hast, das auch immer so. Schüttel vorsichtig mit Kohl. Genau, mach das mit der Kohlensäure. Mach das woanders. Ich habe stilles Wasser in die. Ja, du musst ja auch nicht so hier schütteln, dann kannst du nur ein bisschen. Ja, genau. Einfach das ein bisschen. Super. So, geiles Geräusch. Ein bisschen Hintergrundgeräusch. Ja, erstmal schon mal vielen Dank, dass ihr uns zutraut, dass wir sowas verkosten können, um uns selbst zu. Fantastisch aus. Selbst zu verletzen. Die Farbe an. Wollen wir tauschen? Also, gut. Dann, ruhig. Also, Marc, ihr wisst ja, ein aus wie getrunken. Gibt man einen Schluck rüber. Also, das ist noch nicht fertig, wie ich sehe. Da ist noch eine Menge Bodensatz. Ja, also, so sieht mein Plasma auch aus, wenn ich Plasma schon gehe. So, ach, übrigens, der Podcast heißt Die Verkostung. Ja, ja. Du musst aufpassen, Marc. Also, noch weiter zudrehen kann ich das Ding nicht. Nein, das sprudelt halt. Das ja, mit Sprudelwasser halt. Also steht auch, ich glaube, wenn man tiefergehend liest, steht in den Anleitungen auch, man sollte bei Sprudelwasser vielleicht vorher mit dem Löffel. So. Aber das ist halt ein guter Tipp. Ah, das sieht toll aus, sieht so wie rote Grütze aus. Also von der Farbe her. Und jetzt kosten wir mal. Achso, Rosa. Also, wir warten auf Marc. Marc, willst du auch gerne mal Rosa kosten? Das ist typisch, René. Hat schon getrunken und kommt dann. Also, lass uns doch anschauen. Ist schon besoffen. Du kriegst gleich einen Handtuch, Marc. Also das mit dem Shaken sollte man wahrscheinlich dann vorher mit stillem Wasser mal üben. Kannst du ja. Aber das hier ist doch im Prinzip Quatsch. Oder hast du jetzt nur die Hälfte von dem Pulver reingemacht? Oder du hast jetzt das ganze Pulver reingemacht? Ach so, du hast aber eigentlich einen halben Liter. Stefan, Marc hat mal ein Viertel Liter genommen. Volles Pulver. Das heißt, das ist jetzt viel zu viel Geschmack. Ja, weißt du. Gut, komm. Wir wollen hier Sendezeit nicht mit Zubereitungstipps füllen. Prost. Ins auf und auf... Ja, oh ja. Da fehlt definitiv Wasser. Echt? Also Marc ist es definitiv. Ich find's gut. Ja. Ich kipp jetzt noch ein bisschen Sprudelwasser nach. Das ist natürlich auch eine Idee. Ja, super. Also wir werden das jetzt mal setzen lassen und mal gucken, wie es uns am Ende der Sendung geht. Ja. Und der Eindruck ist auf jeden Fall schon mal gut. Und schön, dass wir ein tolles Berliner Produkt hier an unserem Tisch haben. Das machen wir sehr gerne. Absolut. Ja, gut, cool. Dann... Gibt es da eine Webseite, die wir nennen? Schmeckt völlig natürlich. Nein, das ist wirklich... ich kann es sagen. Hier, es sind natürliche und gesündere... es ist die natürliche und gesündere Alternative zum Energy Drink, weil ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Amaronen... ohne künstliche Amaronen. Ja... Und der Eistee, der ist auf echter Teebasis ohne Zucker und ohne Koffein. Hm. Heißt das nicht Koffein? Auch kleiner Schuss am Rande. Mhm. Ja, nee, also ich weiß gar nicht, ich dachte, mein Energy-Drink muss pure Chemie sein. Naja, der riecht doch immer wie Gummibär, ne? So ein Energy Drink. Das hängt vom Energy Drink ab. Ja. Und also ich muss ehrlich sagen, wenn ich an meine Kollegen denke, da gibt es Abteilungen, wo zahlreiche Büchsen Energy Drink auf dem Tisch sind. Das ist nämlich, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Weil hier ist 0,0 Dose. Oh. Und ich finde cool, man kann Wasser findest du überall. Also, mir schmeckt es gut, muss ich sagen. Ist gut. Marc, trinkst du sonst Energy Drinks? Nein. Ach so, ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, also ich habe immer das Problem. Da bin ich rausgewachsen, verzeih. Es gab Zeiten, wo ich mit meinem Kumpel immer gezockt habe an der PlayStation und wir haben Kaffee und Energy Drinks getrunken, um wach zu bleiben, aber es hat nie gewirkt. Das ist jetzt wäre ja mal interessant, wie es hier mit. Ob die, ja, siehst du, ich werde einen Max oder den Matze, Philipp oder Freddy, mal anhauen und mal fragen, ob der Energy Drink dieselbe Wirkung hat und warum. Ja, das wäre doch mal interessant. Aber so erstmal richtig cool, eine coole Idee. Auch, man muss natürlich auch den Umweltaspekt bedenken. Ne? Also, wie viele Sorten haben wir jetzt hier drin in der kleinen Packung? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine ganze Menge. Ja, du kaufst es ja sonst in der Dose. Also das sind die Tüten. Das wäre ja, wenn das nur in so einem Brausepulvertüten wäre wie jetzt, wäre jetzt auch nicht so nachhaltig. Aber du kaufst es in der Dose. Hast du eine große Dose, hast ein Löffelchen. Mhm. Und dann kannst du dir das... Ich will auch. Kannst du dir das zusammenmixen, wie du lustig bist. Ich kann bestimmt die Pulver mixen. Ich habe hier gerade ein paar Leute, die sind ja bei mir im Büro, kann man ja sagen. Ja. Ich habe ein paar Kumpelkollegen gerade davon erzählt und die haben die richtig geile Idee gehabt, mit Alkohol mischen. Oh, jetzt kommen hier extravagante Sachen. Auch das werde ich vorher nochmal abklären. Genau, wir kommen jetzt hier zur Phase 2, das heißt René und ich, wir probieren schon die zweite Hutsche, wie wir in Berlin sagen, das heißt eine andere Geschmacksrichtung. Das ist was prickelt auf der Zunge. Ja, es hat so schön geprickelt in deine... Nee. Ja, gut. Sehr gut. Klimawechsel. Kloster Brüben, ne? Oh, Stefan, so ein ganzes Lied, dass ich hier gleich reinpfeifen. Ganz nach Hause laufen. Kann ich doch mitnehmen. Kann ich unterwegs Werbung machen. Ja, wie waren eure zwei Wochen? Seit der letzten Aufzeichnung. Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Was soll man sagen? Ist jetzt natürlich ein krasser Übergang, Danny, zum Smalltalk. Sorry. Ja, nee, alles gut. Pass auf, darf ich Produktwerbung machen? Hast du doch. Ja, pass auf, ich habe mir was Ostern mal gewesen. Und ich habe mir zu Ostern was gegönnt. Und ich wollte euch das unbedingt zeigen. Übrigens, auch dafür werden wir nicht bezahlt, aber es ist wirklich, ich finde es geil. Es ist der sogenannte Hero Clip. René, du möchtest unseren Hörern das zeigen, dann bitte, im Podcast, zeig doch mal. Ey, so oft, wie ich letzte Woche meine Kontonummer rausgegeben habe. Übrigens auch eine neue, du hast gesehen, eine Rolex. Ja. Nein, zu Hause habe ich mir geholt einen Hero Clip. Das ist ein kleiner Karabiner, also ein großer Karabinerhaken, aber die kleinste Variante. Und das Geile ist, man kann ihn so umdrehen. Und ich kann ihn jetzt als Haken für meine Tasche nehmen. Das Ding, dieser Karabinerhaken, trägt in der Variante 14, was haben wir aufgeschrieben? 14 Kilo? 18 Kilogramm. Ja. Ne? Hier, Jacke. Nee. Warum hast du die Jacke da so aufgehangen? Mensch, halt zu Haken führen. Weil du deinen Haken da noch nicht vorgestellt hast. Was findest du denn? Ja, das ist ein gutes Gadget. Hero Clip. Also es ist so ein Karabinerhaken, den man quasi mittig aufdrehen, teilen kann und dann einen Einklinkhaken hat und in verschiedenen Winkeln quasi seine Tasche irgendwo statt auf den Boden zu stellen. Willst du mal anfassen? Unbedingt. Gibt es in einer großen Variante auch und hält da bis zu 45 Kilogramm. Wollte ich gerade sagen, da gibt es verschiedene Ausführungen wahrscheinlich. Ist aber auch nicht billig, verschätzt, was das Teil kostet? 10 Euro? Mehr. Ich tippe auf, zwischen 10 und 20, sagen wir 15. Ja, sehr gut, 15, 16 Euro. Ah, siehst du. Also kann ich wirklich empfehlen. Habe ich mir in den letzten Wochen mal so eine Weile angeguckt. Und fand ich sehr cool. Ja, Stefan, kriegst du nicht mehr zusammen jetzt, ne? Haha, es ist nämlich zusätzlich noch ein Geduldsspiel. Genau. Nein. Das müssen wir jetzt natürlich alle mal ausprobieren. Ja, also, das wollte ich empfehlen. Ja, dann, cool. Ich habe heute so viel Beschäftigung mitgebracht, dass ich endlich mal zu Wort komme. Therapie-Podcast, ja. Ich habe eine Filmempfehlung auf Netflix. Und zwar Le Jeu. Die Spiele. Nicht zu verbergen. Mhm. Ein französischer Film, und jetzt wird es ganz interessant, weil ihr werdet gleich bestimmt Aha sagen, wo sich Freunde treffen, machen gemütlich einen Abend zusammen, dann legen sie ihr Handy auf den Tisch und sagen, jede Nachricht, die reinkommt, jeder Anruf, der reinkommt, wird unter den Ohren und Augen aller entgegengenommen. Das gibt es auch schon als deutscher Film. Richtig. Und jetzt wurde es nämlich interessant. Der ursprüngliche Film heißt Perfekte Fremde, ist von 2016 und kommt aus Italien. Daraufhin wurde in Frankreich ein Remake davon gemacht, Le Jeu, nichts zu verbergen, von 2018. 2019, der deutsche Film, Das perfekte Geheimnis mit Elias Mbarek, unter anderem. Mit Lau, Friedrich Lau. Ja, nicht mit Marc Lau. Ja, also Berlin, Lichterfelde. Ja. Grüße gehen raus, Marc Lau, hallo. Ja. Nee, nicht Marc Lau. Nicht an Marc Lau, hallo Marc. Frederik Lau. Hallo Frederik. Hallo Frederik. Hallo Marc. Hi genau. Frederik. An alle Laus da draußen. Ja. Ja, nicht Laus gesagt, an alle Laus da draußen. Genau. Und jetzt, also dieser Film hat die meisten Remakes aller Filme. 18 Remakes gibt es davon. Echt? Unter anderem China, Mexiko, Schweden, Südkorea, Türkei, Ungarn, Frankreich, Deutschland. Krass. Und wer diesen Film gesehen hat, egal welche Variante, fragt sich, warum. Ja. Ich fand den super geil. Ihr müsst bis zum Ende gucken, weil am Ende kommt die Moral der Geschichte. Also ich fand ihn wirklich gut. Mich hat er sehr unterhalten. Okay. Und der Witz ist nur, ich habe mir den Trailer der deutschen Variante angeguckt und ganz ehrlich, das ist, als hätten die denn in derselben Kulisse gedreht. Warum macht man sowas? Warum synchronisiert man den Film nicht einfach, sondern genau, macht davon und fertig? Tja, das ist eine gute Frage. Klingt nach einer Fingerübung. Ja. Und nicht als ein ernst gemeinter Alternative. Ja. Man interpretiert doch den Stoff neu. Man will sich ja unterscheiden von der bisherigen Interpretation. Ja, und das ist bei dem Remake, habe ich das Gefühl, nicht der Fall. Ich glaube, er ist 1:1 nach mir. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ja, weil ich den deutschen Film nicht gesehen dafür habe. Dafür sind Filme zu teuer, um sowas zu machen. Aber vielleicht reicht es auch, wenn man sich die zwei Trailer anguckt. Von dem französischen Film und von dem deutschen. Ich glaube, der deutsche, den, also wie hieß er nochmal, Das perfekte Geheimnis, ist garantiert Amazon. Hm. Ansonsten, wer streamt.es? Da findet man die Folge. Ah, ja, okay. Jetzt sehr gut. Ich habe schon Schreck gekriegt, dass hier irgendwelche Plattformen. Nee, Kino-TO wird jetzt nicht mehr. Gibt es das überhaupt noch? Da bin ich der Fall. Gibt es nicht mehr. Kino-XTO, glaube ich, gibt es noch nicht mehr. Na, wo guckst du jetzt? Ja, wie hießen die anderen? Usenet? Usenet? Nee, da kannst du auch noch. Ich bin da raus. Ja, die Zeiten sind ja auch lang vorbei. Das stimmt. Ne? Aber apropos Film. Marc und ich haben sich ja ein bisschen duelliert in der Redaktionssitzung. Oh. Um Filme. Marc will mich unbedingt ins Kino steppen, aber ja, hat keinen überzeugenden Film gefunden. Nicht? Nee. Hat er welche vorgeschlagen? Ja. Was denn? Das ist ja das Schlimme. Was hat er vorgeschlagen? Na, Manta Manta 2. Um oh Gottes Willen. Es ist auch ein Remake vom... Nein. Aber es ist eine Fortsetzung. Ja. Ja. Tina Roland, Til Schweiger, es ist ein Til Schweiger-Film. Eine seiner Töchter spielt auch mit. Und es wird höchst vermutbar der nächste schlechteste Film von Til Schweiger sein, den man jemals gesehen hat. Aber das ficht mich nicht an, genau, weil viele meiner Kumpels, mit denen ich mir den Film zusammen anschauen werde, sind alles ehemalige Manta-Fahrer. Und es wird ein großes Hallo, die alle wiederzusehen. Ja, macht unser Taxikumpel auch mit? Unser Taxikumpel? Oh, danke fürs Nachschenken, Stefan. War das eben nicht ausreichend, das Spoiler-Tipp? Nee, ja. Unser Taxikumpel, mit dem wir auch schon mal einen Podcast aufzeichnen wollten, lange Nase, der Manta-Idiot in dem Film. Ach so, ihr Kessler. Meint Kessler. Ach, Michael, ja, Kessler. Michael Kessler. Michael Kessler. Der spielt auch wieder mit. Ah ja. Und hat auch wieder eine sehr, sehr peinliche Szene wohl. Okay. Nee, Michael Kessler ist dann eine Weile durch Berlin gefahren, in einem Taxi, ja, und hat Leute auf der Straße eingesammelt und hat dann mit denen sich unterhalten, ja, in einem Taxi. Ja, ja. Das war auch mal ein Plan gewesen, wenn du dich erinnerst. Ja. Wollten wir mal mitfahren und einen Podcast aufzeichnen. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Nee, aber, also Marc, tut mir leid. Nee, so also das war dann nur, ja, was habe ich noch vorgeschlagen? Na, Avatar 2. Warum? Wegen 3D. Genau. Aber das ist nichts für mich. Doch. Nein. Du kannst es nicht beurteilen, weil du hast es nie versucht. Ich bin da raus. Also. Und was war der dritte Film? Welcher dritte Film? ich habe da einen Film vorgestellt. Ja, und das war John Wick 4 zum Beispiel. Was? John Wick 4. Ja, genau. John Wick 4. Und, also, wollt ihr in Porno-Kino gehen? Oder ich betone das bewusst in dieser Art und Weise. Ich habe mittlerweile diesen vierten Teil dieser unsäglichen Reihe gesehen. Ach, guck mal an. Ohne also, der jüngere Bruder von meiner Tina hat uns damals darauf aufmerksam gemacht. So, man kennt den überhaupt schon. Mhm. Nee, das ist doch hier so brutale Zeug, Verbrecher jagen sich gegenseitig und so weiter. Ja, ja, müssen wir mal gucken, das ist mal was anderes. Ja. So, dann haben wir diesen ersten Teil, wirklich ein Mörder-Action-Knaller, haben wir uns so angeguckt und dachten so, ja, das war schönes Popcorn-Kino. Mhm. Ist Wochenende, wir haben eh nichts weiter zu tun, Wetter war scheiße. Also, oh, René macht erstmal ein Fotochen. Oh. Ja, erzähl ruhig weiter. Also haben wir dann gleich noch anschließend den zweiten Teil geguckt. Und das hat uns derart gut gefallen, dass wir gesagt haben, ach, weißt du was, dann schieben wir den dritten Teil auch noch hinterher. Richtig. Mit dem dritten Teil wurde es dann schon etwas abstrus. Etwas konstruiert. Nehmen wir noch unseren Tick. John Fick, ja. Ja, genau. Okay. Und jetzt haben wir uns also den vierten Teil im Kino angeguckt. Also zum einen, ich denke nicht, dass es lohnt, den Film im Kino zu gucken. Mhm. Dafür ist er einfach nicht zu gut gemacht. Nicht so gut gemacht, hat nicht so tolle Effekte. Wenngleich, und das darf ich spoilern an der Stelle, es gibt ja da mal sehr ausgedehnte Kampfszenen und eine davon, da schwingt die Kamera dann in die Vogelperspektive und zeigt das Geschehen direkt von oben. Mhm. Und das ist so noch nie da gewesen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Okay. Ach so, mit Keanu Reeves? Ja, natürlich. Mit wem denn sonst? Keine Ahnung. Kennst du noch welche John Wick-Filme ohne Keanu Reeves? Mit Til Schweiger. Danke fürs Gespräch, René. Ja, sehr gut. Aber den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, ich kann das nicht empfehlen. Ja, also du siehst an allen Ecken und Enden, dass an manchen Ecken und Enden siehst du, oh, Keanu Reeves ist schon etwas gealtert. Mhm. Sprich, die Kampfszenen sind teilweise etwas lächerlich. Weil es sind so diese typischen Sachen, irgendwie er kämpft mit 3-4 Leuten gleichzeitig und während er den einen haut, müssen sich die anderen erstmal schütteln und halten sich zurück, bis er wieder einsatzbereit ist und dann greift der nächste an. So, das hat man irgendwie vor 20, 30 Jahren, hat man sich daran noch nicht gestört, dann ist man... Wie ein Straßenkampf ist, weil alle in der Reihe. Ja, natürlich, klar. Weil es da ja auch nicht um Leben und Tod ging in dem Film. Also ja, das war nicht ganz so toll. Ich möchte seine Leistung an der Stelle nicht schmälern. Es ist dann nur eben nicht gut zusammengeschnitten, gut zusammengestellt worden. Das war nicht so toll. Tina meinte am Ende des Films auch, sag mal, hast du die Kulissen da in dieser großen Endszene gesehen? Das war richtig schlecht. Da hatte ich zum Glück nicht drauf geachtet, weil es war spannend genug, dass mich der Film ordentlich gefesselt hatte. Da hatte ich dann nicht so drauf geachtet. Filmmusik hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich war nur versöhnt mit dem Ende des Films. So viel darf ich sagen. Es wird dann keinen weiteren Teil mit Keanu Reeves geben. Oh, also, jetzt hast du aber alle enttäuscht. So, wir haben jetzt erfahren, wie er gestorben ist. Genau. Ich habe auch nicht gesagt, dass er gestorben ist. Ach so. Ich habe nur gesagt, es wird keinen weiteren Teil mit Keanu Reeves geben. Ich erinnere mich, die letzte Szene ist, ich geh mal kurz Kippen holen. Genau. Bin gleich wieder da. ja. Gut, also ganz ehrlich, mich zieht im Moment gar nichts ins Kino. Also ich weiß nicht, wo der Mehrwert des Kinos ist, außer dass im Kino das teuerste Popcorn gibt. Ja, aber ich... 160 Euro das Kino ist wahrscheinlich noch ganz drin. Wir haben zu viert knapp 100 Euro bezahlt. Fürs Echt? Popcorn? Nee, für die Karten. Für Kino, Sitz, Pinkeln, Hände waschen, Popcorn, noch ein Bierchen zu trinken, ja. Nochmal pinkeln, Licht... Das ist wie Kurzurlaub. Ja. Also, ja. wir haben zu viel neulich 120 Euro für die Biosphäre in Potsdam bezahlt. Okay. Einmal durchs Truppenhaus marschiert. Mhm. Mit Essen. Pommes Burger, 70 Euro. Ja. Die wollen ja auch überleben. Ja, da habe ich gemerkt. Ja. Das ist nicht Überleben, das ist Wegelagerei. Ja. Wir sind aber ruhig beim Laden. Also, ich muss aber dazu sagen, wir müssen ja nicht nur meckern, das Essen hat sehr gut geschmeckt. Also es gab Burger und der Burger war wirklich, da kann sich McDonald's eine Scheibe von abschneiden. Ja, der Burger war wirklich gut, also muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, habe ich nicht erwartet, aber ja, hat halt auch seinen Preis. Ne? Genau. Wenn wir schon, Entschuldigung, Stefan, ich muss da nochmal reingrätschen, wenn wir hier schon bei Empfehlungen sind, bezüglich des Konsumierens von Unterhaltung am Bildschirm, ich habe auf Netflix eine, ich will nicht sagen neue, aber eine weitere skandinavische Kurzserie geguckt mit dem Namen The Valhalla Murders, die Valhalla-Morde. Mhm. Und das hatte jetzt 5 Folgen, 6 Folgen, also wirklich nur eine Kurzserie. Nee, 8 Folgen waren es. wirklich unterhaltsam. Die Skandinavier haben es drauf, nicht wie bei uns in Deutschland zum Tatort anderthalb Stunden zu verbraten, um einen Fall aufzulösen. Nein, die nehmen sich dafür eben für einen Fall tatsächlich mal mehrere Folgen, die über so eine Dreiviertelstunde dauern, Zeit. Und sie schaffen es auch tatsächlich, obwohl nicht viel passiert, einen bei der Stange zu halten. Das ist sehr spannend. Und gerade bei dieser Miniserie hat mich beeindruckt vor allen Dingen die Musik, die im Hintergrund spielt. Ich habe mir die mittlerweile bei YouTube habe ich sie verortet und höre mir die dann beim Arbeiten an. Und es sind sphärische elektronische Klänge und ich finde es ganz, ganz fantastisch. Vielleicht das ist ein guter Tipp. Möchte der eine oder andere da mal reinhören, vielleicht sogar reinschauen. Kennt ihr das bei Filmen? Das habe ich oft gemacht, die Erfahrung, dass der Film richtig schlecht ist, aber eben man die Story dahinter so wie herausoperiert sieht und sagt, das ist so eine geile Story, das hätte man, also dass man sagt, Story war mega geil, aber Film war richtig schlecht. Schlecht umgesetzt, oder? Ja. Also ich habe das ganz oft, dass ich das, gut, wenn du Transformers und so guckst, da gibt es keine Stories. Die Filme werden ja nicht wegen Stories gemacht, aber auch dieses Le Jeu zum Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe, ist so ein Fall gewesen, wo ich sage, weil filmisch konnte man da jetzt nicht viel machen, aber die Story fand ich super geil. Oder auch Der Schacht auf Netflix, auch filmisch, ja, aber eine geile Story. Also geht mir ganz oft so, dass ich so denke, die Geschichte habe ich richtig toll gefunden und das Drehbuch muss ich hammer gelesen haben oder der Roman. Aber umsetzungstechnisch war das eine... Mir will da nichts einfallen, wo ich dieses Gefühl Dann hast du es vielleicht noch tatsächlich noch nicht so erfahren. Aber wenn du gerade so mit Musik sagtest, offenbar hast du es ja bei Musik. Ja. Musik geht bei mir halt runter, kriege ich jetzt gar nicht mit in dem Film. Oh doch, da habe ich mittlerweile zwei ein Ohr für. Dann hast du ja, so hat man unterschiedliche Wahrnehmungen von dem... Ja, wir sind also doch nicht alle komplett identisch. Nee, ja, das ist ein bisschen erstaunlich. René hat keine Brille, deswegen. Was hat er? Er hat keine Brille. Aha. Ich habe sie nur einfach nicht auf. Die sieht ja nicht in echt aus. Das ja, ist doch die Frage. Ja. Nee, also wenn wir schon beim Thema Kino oder Film sind, also mir ist aufgefallen, ich hatte auch vor, mehr ins Kino zu gehen. Und dann gab es eine Zeit, wo ich immer nach Filmen geguckt habe. Und wenn man ein guter Film war, waren die Zeiten im Kino unmöglich aus meiner Sicht. Also, siehst du das? Ich finde, Kino ist so old-fashioned. Ich sehe den, mit dem Sprudel, ich finde es mit dem Sprudel ehrlich gesagt keiner. Wo ich sonst nur stilles Wasser trinke. Probieren, ja. Ich finde es nach wie vor zu süß. Ich muss noch ein bisschen Sprudel nachkippen. Willst du hiervon noch was haben? Nö, ich will lieber mit dem Sprudel. Genau. Trinke ich dir rein, wenn sie reintrinken. Achso, ja, ich sehe den Mehrwert beim Kino ehrlich gesagt nicht. Weil erstmal dieses Zeitgebundene. Ich habe seit langem wieder terrestrisches Fernsehen geschaut und dann kommt ja so Montag, 20.15 Uhr, der Film. Du meinst lineares Fernsehen, nicht terrestrisches. Es ist ja nicht, weil terrestrisches Fernsehen gibt es gar nicht. Nee, gibt es nicht mehr. Endlich gibt es das. Okay, aber ich habe lineares Fernsehen geguckt, also Rittel und wie heißen die Sender noch alle? Sat 1, Kabel 1, Pro 7 und Vox. Und Sinf. Ja, und auf jeden Fall 2DR. Kommt ja dann immer so diese Ankündigung, Montag, 20.15 Uhr, der Film. Und da denke ich immer so, ein junger Mensch, der kein lineares Fernsehen so wirklich kennt, der muss dann denken, hä, ist das jetzt eine Handlungsempfehlung? Weißt du, weil du bist es so gewohnt, wenn du Film gucken willst, dann machst du, das mache ich schon seit 100 Jahren, dann gucke ich den mal nicht wirklich. Aber so ähnlich, es gibt ja auch im Streaming gibt es ja auch Sachen, wo man sagt, jeden Donnerstag eine neue Folge, das ist ja so ähnlich. Ja, nee, aber diese Uhrzeit, ja, hier am Donnerstag kommt eine neue Folge, ist ja wie eine neue Zeitung kommt raus. Ah, ich freue mich schon auf die neue Ausgabe von dem Magazin. Ne? Aber ich, also für einen jungen Menschen muss das doch seltsam sein. Oder in 100 Jahren, sie sieht jemand um 20.15 Uhr und dann denkt sie, hä, was meinen die damit? Ja. Was, da kam so eine Uhrzeit fest, der Film? Aber das ist, Marc meldet sich, der möchte was sagen. Ja, Stefan hat einen interessanten Punkt. Es wird eine Serie gestreamt und es erscheint jede Woche eine neue Folge. Ja. Was mich daran tierisch stört ist, die sagen zwar, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Ich brauche die genaue Uhrzeit. Ach ja, stimmt, manchmal ist ja nicht. Wenn das morgens um 2 erscheint, dann stelle ich mir natürlich einen Wecker, wenn die Serie. Natürlich, wie bei einer Zeit. Das finde ich einen Effekt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Effekt mit dem, es erscheint halt nacheinander, ne? Also so wie wir Serien von früher kennen, ich glaube, dass das definitiv wiederkommt, weil das hypt ja so eine Serie auch. Ja, also wenn ich den anderen einfach wegbinge. Ja. Früher bei uns war es so gewesen, ich weiß gar nicht, ob wir das Gespräch hier schon mal geführt haben, da hast du Ich kenne es ja nur aus der Schulzeit, weil ich war noch ein Kind, als sowas gab. Mhm. Da hast du dann gesagt, hast du gestern Abend die Serie gesehen? Oh, ich freue mich schon auf nächste Woche, ich bin so gespannt, was da passiert. Ja. Und das hat doch so ein Gemeinschaftsgefühl, das hat eine Vorfreude geschaffen. Ja. Das gibt es ja gar nicht mehr. Doch. Ja, bei Serien, die es machen, aber ansonsten setzt du dich hin, ja, gucke ich jetzt hier die 8 Stunden einfach ein Stück durch und dann ist gut. Naja, ja, also das stimmt, ne? Man kann sich, wenn man... zuerst pinkelt, hat verloren. Genau. Also zum Beispiel kann man ja auch warten, bis alle Folgen erschienen sind und dann guckt man die. Also das, da hat man ja die Freiheit, wenn man da nicht so hinterher ist. Ja, aber das musst du ja, die Selbstdisziplin hast du ja gar nicht, weil die Serien sind ja so gemacht, die bauen Cliffhanger ein, weil die wollen ja, dass du weiterkommst. Ja, natürlich. Wenn ich der Cliffhanger ist ja nicht so gemacht, dass er sagt, guck erst in 2 Tagen oder so, sondern der Cliffhanger ist, du bist neugierig, du willst wissen, wie es weitergeht. Ja, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat. Wenn man die Selbstdisziplin hat, herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, so wichtig ist das Streaming nicht. Durch diese Cliffhanger reicht es heutzutage nicht mehr, sich vorzunehmen, 100 Jahre alt zu werden. Hm. Das reicht einfach lange nicht mehr, weil es zu viel schönes neues Material im Fernsehen oder Art von Katastrophen zu sehen gibt und man will wissen, wie es weitergeht. Das wird mich ewig leben lassen, solange wie sie da neue Sachen produzieren. Könnte sein. Ne? Gut, und deswegen will ich mich jetzt mal an unser intelligentes Publikum wenden, und zwar an die unter uns, die lesen können und wollen. Lesen ist total angesagt im Moment. Ja, absolut. Und wann kommt Schreiben? Ich bin auch ein Talent. Ja. Ich habe nämlich noch einen Tipp, einen Buchtipp. Aha. Und diesmal einen für Leute, die nicht gern so viel lesen. Und zwar ein Buch von Ferdinand von Schirach. Das ist ein, ich weiß gar nicht, ob er Berliner ist. Auf jeden Fall ist er Anwalt. Gangster-Anwalt. Nein, also er vertritt auf Rechtsanwalt. Genau. Und also Strafrechtsanwalt. Ja, er ist kein Staatsanwalt. Er ist im Strafrecht unterwegs. Und er ist Strafverteidiger, heißt es dann. Ja, dann ist er Strafverteidiger, genau. Siehst du, haben wir es auch geklärt. Ja, man kennt sich halt nicht so gut aus. Hm. Und wenn ihr da nicht drauf kommt, auf diesen Begriff, dann nennt ihn einfach Ferdinand. Ja, der Ferdinand, hallo Ferdinand. Hallo. Hallo. Der hat ein Buch geschrieben, das ist schon 2 Jahre alt, 2020, das nennt sich Verbrechen. Ist ein relativ dünnes Buch und da hat er 11 Fälle, die, ich bin mir nicht sicher, ob die genau so passiert sind, aber ich glaube, dass er seine Berufserfahrung als Vorlage genommen hat. Und diese Fälle sind, also er hat es super gut geschrieben, muss man sagen. Also wirklich, der kann einen wörtlich richtig gut auf die Reise mitnehmen. Und ja, man sieht so ein bisschen, was in der Welt abgeht. Mhm. Und das Buch kann ich euch sehr empfehlen. 208 Seiten, 10 Euro, wenn ihr mal was lesen wollt. Und so auf Crime, wir hatten es ja gerade eben schon im Vorgespräch, so auf Crime-Sachen steht, ist definitiv ein guter Start. Und wenn ihr ihn geil findet, der hat noch mehr von diesen Büchern. Gibt es auch als Audiobuch? Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. Braucht man ja. Ansonsten lädst du jemanden nach Hause ein, der es dir vorliest. Ja, das ist es. Ja. Dann hast du nämlich zusätzlich noch soziale Kontaktete. Das ist ein Supermarkt. So kann man das verbinden. Ey. Dann hast du sogar noch einen Grund, mal richtig zu kochen. Überlegen. Und dann hast du sogar noch einen Grund, die Wohnung nicht richtig aufzuräumen. Du kannst sogar mal wieder das Bett machen. Ey, das sind ja nur Vorteile. Nee, ich würde es in eine ganz andere Richtung schieben. Wenn du gern liest, dann geh doch ins Altenheim, dann liest du das laut vor, dann hast du was davon und andere Leute auch. Das stimmt. Und du gehst erst, wenn alle eingeschlafen sind. Was bei Stefans Stimme relativ schnell geht. Und wie wir heute gehört haben, gibt es Leute, die hören unseren Podcast und schlafen dabei. Richtig, schönen Gruß. Die hören zum Einschlafen. Ben. Ben. Hallo, Ben. Hallo, Ben. Ja. So ist das, ne? Verlassen wir jetzt den Film- und Buchsektor. Können wir gerne machen. Ich kann auch noch was anderes empfehlen. Was denn? Warte mal, ich muss kurz auf die Liste. Also ein Film kann ich noch empfehlen, und zwar Greenland. Was ist das? Habe ich neulich gesehen. Grönland. Bei Amazon Prime. Ja, ein sehr schöner Film. Könnt ihr euch mal reinziehen. Hast du auch noch eine Goldkette eigentlich? Nein. Der war gut. Du kannst nicht einfach nur den Titel irgendwie jetzt nennen. Du musst natürlich auch sagen, warum wir den gucken sollen. Was ist denn da so toll dran? Also mich hat es jetzt auch nicht gecatcht. Es ist kein toller Titel. Es ist keine Doku über Grönland, sondern es ist, wie erklärt man das? Ein Asteroid, Meteorit, auf die Erde einzuschlagen. Und schlägt auch ein und dann kriegen quasi bestimmte Leute vom Staat eine Nachricht, die sollen da und da hinkommen, weil die werden gerettet und auf dem Weg dorthin passieren verschiedene Dinge und in der Rezension steht drin, man lernt die positiven und negativen Seiten von Menschen kennen. Und das stimmt. Kenne ich schon. Ja. Also ich kenne die positiven und negativen Seiten auch. Also kann ich empfehlen, war sehr, sehr spannend. Und da siehst du. Ja. Spannend, das ist doch gut. Ich, ja. ich lasse mal ein paar von euch da draußen angucken. Ja. Und ich erst, wenn da Feedback kommt, ja, positiv, dann noch Scanner. Dann traue ich dir nicht. Ja. Okay. Na gut. Nicht so. Ja. Du hast einen komischen Geschmack. Das stimmt. Anders als dieser leckere Energy. Ganz ehrlich, es schmeckt mir mit. Oh, Herr Schäfer, das hast du sehr gut gesagt. Warte, kannst du durchstreichen den Satz? Da steht noch ein zweiter, den du dann sagen kannst. Nee, ich finde es echt lecker. Ich habe jetzt ich finde es erstaunlicherweise im Sprudel wirklich besser. Ja, welche? Und auch in der Max, du musst unbedingt mal sagen, wie viel man davon trinken darf, weil ich weiß von echten Energy-Drinks. Oder abführen. Oder? Nee, kann ja sein, dass das irgendwas mit einem macht. Vielleicht schlafe ich mir gerade nicht mehr. Das kann sein. Da kann ich den Podcast. Bei René merke ich, wirkt es als Quasselwasser. Ja. Also was für ein Sprechdurchfall der heute hier ins Mikro brüllt. Ist auch ja unglaublich. Ob das an dem Punkt liegt. Gut, dann bitte, ich gebe ab. Okay, dann habe ich eine Frage. Habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon mal eine Amazon-Lieferung bekommen, wo ihr dem Paketmann einen Code nennen musstet? Nein. Nee, aber ich habe es tatsächlich hier in der Firma schon mal erlebt, dass wir nehmen ja hier Päckchen für uns, weil wir ja nicht wissen, für wen es ist. Und dann sagt er auch Code und da muss ich die Person holen, für die das Päckchen war. Genau, das gibt es bei Amazon. Was bestellen Sie? Das ist was Neues, mich jetzt mal interessiert. Es nennt sich, nee, es gibt schon länger, das ist ein sogenanntes Einmalpasswort und das bekommt man, sobald die Sendung verschickt wird. Und es betrifft Sendungen, die einen bestimmten Warenwert überschreiten. Ah. Aber Amazon äußert sich nicht zur Höhe dieses Wertes. Jetzt, und interessiert uns natürlich, was der Wert des Paketes von dir war, was du bestellt hast. Das sage ich nicht, aber es war ein so Telefon. Viel. Ein Telefon? Kann ich sagen. Oh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Telefon. Ja. Ist das ein iPhone? Nein, das ist kein iPhone. Nein. Und, hast du ein iPhone am Ende? Das hat super geklappt. Ist das ein Google Pixel? Nein. Wir machen hier keine Werbung. Seit wann? Heute machen wir keine Werbung. Heute wird es wieder Nein. Ich kann es leider von außen nicht erkennen. Gib mir nur meine Notizen. Muss ich es? Ist es ein neues Telefon? Ja, ist mein neues. Oh, sieht schick aus. Ja, weiß ich. ja, und genau. Du nennst den Code, sonst rückt er das nicht raus. Ich bin wirklich erstaunt, was man für 150 Euro alles kriegt. Ja. Also kannte ich auch noch nicht. Das ist kein iPhone, das hat höchstens 120 gekostet. Genau. Und noch eine Amazon-Story. Neulich, als ein Paket ankam, ich wohne ja im 8. Stock. Ja, ist allein ins Fahrstuhl gefahren. Nee, pass auf. Genau, da. Bing. Habe ich gewartet. Da habe ich gewartet und der Fahrstuhl bewegt sich, gar nicht, was ist denn da los? Dann habe ich aber gehört, dass jemand die Treppe hochkommt. Und da war das ein junges Mädel, so eine Studentin. Mhm. Und dann meinte ich so zu ihr, oh, sie laufen ja, Wahnsinn. Und sie so, ja, und dann ist sie wieder runtergegangen. Und warum fand ich das so das? Weil ich blöd bin. Nein, die kam hoch und hat gesagt, ich habe sie unten vor die Tür gestellt. Ich habe so, sehr witzig. Ich habe so einen geilen Film mit Bjarne Mädel. Ja, klar, Stromberg. Vielleicht habt ihr auch gesehen, da ist ja Ernie von Stromberg. Ja, und Pastewka. Da ist ja Bote, Paketbote oder so. Ja. Vielleicht kann ich nehmen. Geliefert heißt der, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist geliefert. Sehr geil. Und da ist nämlich so, er ist Paketbote und bringt ein schweres Paket hoch in die 4. Etage oder so, stellt es vor die Tür, dem Typen und dann sagt er so zu dem, der bestellt hat, sag mal, das ist doch der Wein von unten, von dem Weinlokal unten, ne? Und der, ja, warum bist du einfach runtergegangen, hast du da unten gekauft? Ja, hättest du ja hochtragen müssen. Der hat das per Bote bestellt, damit der Bote das, wie ist es? Ja, dann geliefert. Achso, geliefert heißt. Geliefert. Ich weiß nicht, ich muss in der wir schreiben das alles in die Shownotes, liebe Zuhörer. Ist was Öffentlich-Rechtliches, eventuell ist es sogar noch in irgendeiner Mediathek. Ja. Die Mediathek hat ja wieder zugelegt, ne? Verleiht sich ja einiges ein. Und ist jetzt auch, glaube ich, mit der ZDF-Mediathek irgendwie. Sie planen da eine Fusion, ja. Genau. Was ich gut finde. Also, so, warum nicht? Und Stefan prahlt jetzt nochmal mit Wissen. Wofür steht ARD? Anstalt des öffentlichen... Nein, Allgemeiner Rundfunk Deutschland. Sicher? Nee, Anstalt... Steht für Erstes Deutsches Fernsehen. Nein. Anstalt der Radio... Nee, der Rundfunk Medienanstalten Deutschlands. So. ARD. Siehste, da können wir mal was Schlaues sagen. Ja, jetzt. Der schlauste Berlin-Podcast. Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Na komm, da war ich doch zu 91%. Und wofür steht ZDF? Zentrales. Zweites deutsches Fernsehen? Ja. Natürlich. Und wofür jetzt? Nein, ZDF steht für was anderes. Wofür steht RTL jetzt? Gehen wir mal durch hier. Radio, Television, Luxembourg. Genau. Wofür steht ProSieben? Ha, da hört es schon mal auf. Sat 1? Kabel 1? Oh. Oh, Stefan kriegt einen Anruf. Wir müssen ganz kurz. Das geht nicht. Ey, nee, wir wollten das Spiel spielen. Du musst rangehen. Ich habe das ist, wenn während der Aufzeichnung ein René anruft. Das geht nicht. Ne? Ach, der René? Ach ja, richtig. Kennst du ja auch. Eine Sache habe ich noch, und zwar hatte ich mit der BVG Kontakt. Und in der Antwort-E-Mail fand ich sehr interessant, dass ich wollte dann antworten und dann habe ich überlegt, wie rede ich diese Person jetzt an? Weil da stand nur ein Nachname. Wo? Also irgendwie als Abschluss, ne? Stand nur ein Nachname. In der Mail. Ja. Und unten drunter stand ein Satz, so nach dem Motto, wobei ich habe es doch hier, ich brauche es ja nur vorlesen. Wo haben wir es hier? Ich weiß übrigens, ZDF heißt, steht für Zentrale Dachschadenfabrik. Echt, ja? Unverschämtheit. Zweites okay. Tores Fernsehen. Also hier bei der BVG steht, wir möchten Personen mit der von Ihnen bevorzugten Anrede ansprechen. Teilen Sie mir gern mit, wie ich Sie im folgenden Kontakten anschreiben darf. Ansonsten wird im Sinne der geschlechtlichen Vielfalt auch in weiterer Kommunikation eine geschlechtsneutrale Anrede verwendet. Mhm. Ja. Gut ist das. Öffentliche Anstalt sozusagen, ne? Gut. Das, da habt ihr gemerkt, das hat zu einer unangenehmen Stille geführt. Ich brauche einfach Stille mal eine Pause. Also. Genau, René braucht mal eine Redepause. Gut. Aber jetzt ich denn noch einen Rülpswettbewerb? Also ich würde, glaube ich, jetzt voll... Ne, ich habe ja keine Kohlensäure getrunken. Nee, ohne Kohlensäure funktioniert es auch. Du musst mehr trinken. Ich, also bei mir prallt es wirkungslos ab. Ich trinke ja sonst nur Wasser. Hm? Also wir haben ja hier auch im Büro Cola Fanta Sprite. Ja. Und Mirinda, Miranda und wie sie alle heißen. Ich trinke tatsächlich nur Wasser, aber so als Highlight-Getränk. Also bin ich so einer, der zum Durchstillen einen Softdrink trinkt. Also ich habe zum Beispiel, ich würde nie eine Cola aus dem Kühlschrank nehmen, habe ich schon gemacht, aber ich würde nie gewohnheitsmäßig aus einer Softdrinkflasche trinken beim Durchstillen. Echt? Ich finde, Geschmack muss schon sein im Wasser. Gewöhnt man sich ab. Was trinkst du? Trinkst du also dein normales Wasser? Ja. Also bei mir ich habe über 40 Jahre gebraucht, um mich an Wasser zu gewöhnen. So, das war wirklich ein ganz, ganz langer Prozess. Also als Kind, da gab es dann so. Mein Lieblingsgetränk war da Kaba, der Plantagentrank. Macht selbst gesunde Kinder krank, kennt man ja. Okay. Nee, kann ich noch nicht. Und das wurde aber nicht mit Milch, mit gekochter oder kalter Milch, sondern das wurde mit Wasser aufgekocht. Eklig, ey. Das war, ich darf es nicht vergessen, es war kurz nach dem Krieg, wir kannten ja nicht anders. Wir hatten ja nicht. Was für ein Krieg, den Kalten oder was? Kurz nach dem Krieg. Und dann später gab es dann zu Hause tatsächlich irgendwie so Cola Fanta, so ein ganzes Gedöns. Und das geht ewig und 3 Tage. Und dann bin ich selber dann, als ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich eine Zeit irgendwie so diesen Krümel-Eistee irgendwie getrunken, weil man kein Geld hatte. Die erste eigene Wohnung, ihr kennt das alle da draußen. Und dann fing ich an, Fruchtschorlen zu kaufen, kastenweise. Bis ich dann gemerkt habe, selbst das ist eigentlich noch zu kalorienhaltig. Und habe mich dann ganz langsam dem entwöhnt, fing dann auch irgendwann an, Tee zu trinken. Auch am Anfang sehr stark gesüßt. Bin immer wieder mehr davon weggekommen. Ich trinke immer noch sehr gerne gesüßten Tee. Aber ansonsten ist es eben mal ein Bierchen oder ein Radler zwischendurch und tagsüber ein Sprudelwasser. Ich trinke stilles Wasser. Also da muss ich sagen, weil ich jetzt nochmal die Holy-Packung hier sehe. Holy shit, war das lecker. Nee, den muss ich einmal bringen. Da ist ja auch Eistee drin, hat man gesagt. Ne? Ja. Und ich frage mich immer, warum kaufen Leute Eistee im Supermarkt? Warum schleppen die Eistee nach Hause? Das kann man doch selber so leicht machen? Ja, aus Bequemlichkeit. Ja. Genau dasselbe, warum sie Fertiggerichte kaufen. Nee, da muss der kochen. Aber ganz kurz, ist für dich Eistee, also ich, wenn ich an Eistee denke, aus dem Tetrapack, ja, das ist für mich extrem gesüßter. Ja, die, ja das ist ja also alles, was du da trinkst. Ich habe eine Zeit lang mal versucht, kalten Tee. Also es gibt ja, wenn man kann ja Tee nicht Tee nur heiß lassen. Nee, es gibt so richtig, also es kann auch ein Marketing-Ding sein, es gibt richtig Tee, den du kalt aufgießen kannst. Ja. Ach so, ja. Und der ist, ich weiß also jetzt aber auch nicht. Krümmeltee war, den ich stimmt, sowas. Ja, aber, ich, genau. Aber der, dieser Tee sagt marketingtechnisch so, dass es auch ein richtiger Tee ist. Mhm. Also, dieser Krümmeltee ist ja kein echter Tee, würde man denken. Das ist halt irgendein Substrat, oder? Nee, das ist nur eine andere Darreichungsform. Das ist, ja, genau. Es ist einfach nur anders. Ach so, aber es ist schon auf Teebasis. Ja. Mhm. Da finde ich sowas halt praktischer. Ne? Oder auch, wie du gesagt hast, stilles Wasser warm. Kaufen Leute stilles Wasser für zu Hause. Ich habe doch eine Leitung. Siehst du, wir haben jetzt auch Wasser aus der Pulle genommen. Bei Firmen, ja. Aber das ist natürlich auch... Selbst in Firmen gibt es Wasserhähne, ja, wo man Leitungswasser sich ziehen kann. Und hier sogar goldene. Ja, genau. Ja. Nee, also deswegen nochmal der Bezug. Finde ich praktisch, werde ich auf jeden Fall mal probieren, wie dieser Eistee schmeckt. Ja, ich bin da nicht auch gespannt, den habe ich tatsächlich noch nicht gekostet. Also wie gesagt, ich würde auch nicht, also ich bin nicht auf der Suche so generell nach einem Getränk, was so mein Durst stillt, sondern für mich ist das wirklich ein Highlight. Also ich freue mich jetzt hier mal so ein süßes Getränk. Ich könnte jetzt auch hier völlig über die Stränge schlagen, aber ich muss das wirklich erst mit meinem Arzt und mit Max abklären, ob das in Ordnung ist, mehr als ein Liter davon. Aber liebe Zuhörer, er hat jetzt nicht seine Familie erwähnt. Also. Nein, die wissen doch sowas nicht. Ach so. Na gut. Gut, so wie die anderen Sachen, die er uns immer offline erzählt. Richtig, richtig. Ne? Ich kann euch gleich noch am Ende, wenn die Mikros aus sind und nur noch die, das Geheimmikro, was in den Outtakes war, kann ich gleich noch was zu dem Thema erzählen. Ja. Wenn die Mikros aus sind und wir unter uns sind mit unseren Zuhörern. Genau. So, Stefan. Wie? Na, weiter geht's. Ja, ich glaube, wir müssen mal eine Pause machen, oder? Was haltet ihr davon? Nee. Wir sind doch schon doch. Ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pinkelpause, alle gleichzeitig. Der Energy-Drink drückt. Genau. Ich fange an, bis gleich. Alte Tradition. Wir hören uns gleich wieder, liebe Zuhörer. Jetzt kommen erstmal die Kontaktmöglichkeiten. Und tschüss mal. Zur Tür raus. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Marc ist auch wieder da. Mit leerer Blase zu weißen das aus. Wir hören es doch, genau. Und ja, jetzt kommen wir zu Marc, sein Lieblingsthemen, die er unbedingt hier loswerden wollte. Auch Erfahrungen sozusagen mit uns teilen. Da geht es nämlich um Behörden. Und um diese beschissene Steuererklärung. Nee, das mit den Behörden, das machen wir nicht, wenn wir leider Zeit haben. Achso, mir geht es hauptsächlich darum. Weiß ich, was alles heute wild in Ihren Unterlagen. Genau. Was macht ihr mit alter bzw. kaputter Technik? So hier mit dem Handy von René. Was kann man damit machen? Wegschmeißen. Nee, ja doch, in der Regel wegschmeißen. Also ich pflege. Man schmeißt doch sowas nicht weg. Man hebt das auf, man hat vielleicht Möglichkeiten der Zweitverwendung. Ich habe 3 Kisten voll mit, das hebe ich auf. Im Hobbyraum. Ja. Oh, mein Handy ist so schön, das habe ich als Stehrümpchen jetzt. Stehrümpchen, ich habe das Wort noch nicht gehört. Stehrümpchen? Ja, ja. Sehr geiles Wort. Das ist ein offizielles deutsches Wort. Nein, nur Tant sagen. Was? Tant. Müll. Tant, ja. Tant. Tant. Klimbim. Also interessanterweise sind so ausgediente Handys alles andere als Tant. Weil sie haben ja nach wie vor jede Menge Funktionen. Hm. Zum Beispiel bei mir zu Hause. Die Art der Zweitverwertung ist ganz unterschiedlich. Da steht das alte Handy steht in der Küche. Ich benutze das dann mal so als Eieruhr oder aber auch zum Abspielen von Podcasts. Da muss ich dann das mein Haus als Musikanlage. Ja. Ich hatte ein iPad 1 und das kannst du nicht mehr benutzen. Da läuft kein Webbrowser mehr drauf. Da kannst du keine Webseiten mehr mit aufrufen. Da kannst du keine E-Mails mehr mit abholen, weil der E-Mail-Dienst sagt, Software zu alt. Nur ich hoffe, wir können sie installieren. Webseiten sind mit den alten Browsern nicht mehr aufgefallen. Das ist ein guter Punkt, René. Wie ist das? Also ich bin ja jetzt kein Apple-Liebhaber, aber bei Android-Geräten hast du ja unter Umständen noch die Chance, eine alternative Firmware aufzumachen. Ja, aber das ist immer noch. Na, die Bastler natürlich, klar. Aber die sogenannten Maker. Richtig, die Maker, du sagst es. Ne? Ja. Und das ist immer noch eine Alternative, aber es wird beim iPhone nicht gehen, ne? Oder bei Apple. Doch. Geht es auch? Gerade die älteren Geräte mit älteren Betriebssystemversionen, die lassen sich relativ einfach jailbreaken, ja. Sprich irgendwie den Apple-Schutz quasi entfernen oder umgehen. Und dann hast du da einen sogenannten Vollzugriff drauf. Ja. Du kannst Software raufspielen, die eben nicht aus dem Apple App Store kommt, sondern kannst eben alternative Software raufspielen, die gegebenenfalls irgendwie dann noch ein ja. neues Leben dem Gerät also einhauchen. Ich glaube, dass man alte Sachen nur bedingt weiter nutzen kann. Also schön, wenn das mit dem Handy da funktioniert. Aber meistens ist ja ein Akku dann auch das Problem. Das heißt, ja. dann hast du den am Dauerstrom. Ja. Ne? Ja. Und ich habe neulich einen Artikel gehabt, da war ich echt enttäuscht. Wisst ihr, was ein Piepei ist? Ein Piepei? Nee. Jetzt haben wir einen Schoß raus. Eier kommt. Nein, willst du mal an meinem Schoß horchen, hat er gefragt. Nein, ein Piepei, doch, du bist da dran, genau, ja. beim Eierkochen, das ist so ein Plastikei, das wirst du in den Topf mit rein. Nee, es piept nicht nur, es gibt die in den unterschiedlichsten Ausprägungen, es gibt das 80er Jahre Piepei, okay. Da spielt dann Take on Me oder sowas. Okay. Und, also so zum es hat den es gibt ein Piep für weich, oder eine Melodie für weich, eine für mittel und eine für hart. Und je nachdem, welches Lied kommt, das, weißt du. Genau. Wir haben so ein Piepei gehabt. Ich habe schon voll vergessen, was es an Musik gespielt hat, aber ist egal. Und das Ding war, jetzt irgendwann piept es nicht mehr. Also spielt keine Musik Eier mehr. Eier verbrannt. Es gab wochenlang nur noch steinharte Eier. Nein, und der Grund war, die Batterie war leer. Das war mir gar nicht bewusst, dass dieses Ei mit Strom versorgt. Ja, womit denn sonst? Ja, richtig. Man macht sich ja nicht über alles Gedanken. Ja, aber kennt ihr noch... Jetzt war die Batterie eben leer und habe ich nachgelesen, wie ich die Batterie wechseln kann. Und der Hersteller sagt ganz klar, die Batterie ist nicht wechselbar, das Ei hält 2 Jahre und man muss sich dann leider von diesem Ei trennen. Was natürlich Quatsch ist. Nein, also sie begründen das auch nachvollziehbar und zwar sagen sie, da das mit Lebensmitteln zu tun hat, darf es gar nicht auswechselbar sein. Das heißt, man darf es wohl nicht öffnen können, weil es irgendwie mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Ja, natürlich auch. Ich werfe das ja nicht mit in die Nudeln rein, sondern bei den Eiern. Naja, aber weiß ja nicht, wenn die Batterie ausläuft oder so, dann geht es in deine Eier mit rein. Ja, dann war ich ein bisschen enttäuscht drüber, weil, das ist ehrlich gesagt das Piepei ist. Aber da fällt mir ein, kennt ihr noch von früher aus der Kindheit diesen quasi Wasserkocher der Kindheit? Im Prinzip der Topf, mit dem der da angefangen hat zu pfeifen, wenn es Wasser fertig war. Wie hieß das? Ein Teekessel. Teekessel. Das ist ein Kessel, da kommt oben eine Pfeife drauf und wenn der Wasserdruck in eine bestimmte... Und das hatte keine Batterie, weil es ja physikalisch... Wenn das Wasser kocht, genau. Dann macht das Ding ein Geräusch. Richtig. Ja, das kennen ja die Leute heute gar nicht mehr. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie so ein Piepei funktioniert. Ob das die Zeit nimmt und dann einfach nach 5 Minuten piept oder ob... Weil ich weiß ja nicht, ob das Ei hart oder weich ist. Nee, vielleicht... Es piept auch die Wassertemperatur. Es hat für jede Härtestufe 3... piept es 3-mal... Und ich glaube, das ist kleine Eier, Mitteleier, große Eier. Wusste ich bis vorhin ein paar Jahren auch nicht, dass es unterschiedlich große Eier gibt. Packst du das Piepei mit in das kalte Wasser oder erst in das Wasser? Mit den Eiern zusammen ins Kochende. Genau. Mit den Eiern zusammen ins Kochende, dann geht es nach Zeit. Ja. Denke ich nämlich auch. Ja. Und deswegen denke ich, man braucht so ein Piepei gar nicht, weil man kann ja auf die Uhr gucken. Ja. Ja, das kannst du ja bei ganz vielen Gadgets sagen. Ja. Ne? Da könnte man theoretisch sein altes Handy nehmen und dort, wie gesagt, das als Eierwurf erwähnen. Aber man möchte ja den Glauben von bestimmten Menschen nicht zerstören. Ja. Deswegen, es gibt Menschen, die glauben daran, dass dieses Piepei eine Bindung zu den Eiern hat und dann entsprechend. Hast du schon wieder einen Anruf gekriegt? Nein, ich habe nur mein Handy wieder eingeschaltet. Der nächste Anruf wird angenommen. Es ist scheißegal, ob der auch René heißt. Okay. Ja, Mama? Okay. Okay, ich wollte jetzt... Zurück zu der ursprünglichen Problematik. Was man machen mit Geräten, die man eigentlich so aussortiert? Also die Möglichkeit der Zweitverwertung habe ich schon genannt, Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt. Der eine oder andere hat vielleicht nicht so gute Erfahrungen wie René und sagt, es geht nicht, ist einfach zu alt. Ja, mag sein. Was gäbe es denn noch für andere Möglichkeiten? Man könnte sich, wie gesagt, wir haben ja gesagt, irgendwie eine andere Software irgendwie draufspielen. Das ist nicht ganz trivial. Ja, nicht da hilft dann vielleicht so etwas wie ein Treffpunkt, dass man sich mit Gleichgesinnten trifft. Sehr gut. In der Maker-Szene oder auch einfach nur ein Nachbarschaftstreff oder ich kenne jemanden, der da eben ein wenig versierter ist. Stichwort Repair-Café an der Stelle. Repair-Café, gutes Stichwort. Ganz hervorragendes Stichwort an der Stelle. Einfach mal googeln mit eurem Stadtbezirk zusammen oder eurem Ort oder eurem Dorf. Ja, und ansonsten, ja, wenn das eben nicht mehr geht, was macht man dann damit? Natürlich bleibt immer noch der Gang zum Wertstoffhof der Berliner Stadtreinigung und artverwandte Katastrophen. Oder aber vielleicht kann man das Gerät sogar noch verkaufen. eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen oder fast es gibt da eben eine spezielle Plattformen, speziell für derlei Dinge. Wir haben, Stefan und ich haben rausgesucht, hier Sachen namens Momox, Cleverly, MySwoop, Refurbed und was da nicht alles gibt. Das ist dann tatsächlich für Geräte, die noch richtig gut in Schuss sind. Ja, oder man muss auch sagen, kann man eBay in dem Zusammenhang nennen? Natürlich. Ja, das kann man schon. Achso, ja, okay. Ja. Also. Interessant finde ich an der Stelle, wenn man meint, ja, ich möchte mich jetzt von dem einen oder anderen trennen. Es muss jetzt nicht so eine Hochtechnologie wie ein Handy sein, sondern was weiß ich, ein Rasierapparat, eine Kaffeemaschine, ein Toaster. Eine Padmaschine, ein Toaster oder eine elektrische Zahnbürste. Ja. Ja, sobald das so irgendwie der Akku irgendwie den bei einer elektrischen Zahnbürste den Arsch hochreißt, sagt man, wird's eine neue. Völlig unnötig. Ja. Ich selbst habe mit einer Anleitung, die ich bei YouTube gefunden habe, es tatsächlich geschafft, irgendwie die Magic irgendwie herauszufinden, mit der man elektrische Zahnbürsten irgendwie öffnen kann. Mhm. Also die, ich sag mal, der Marktführer, nicht direkt die Marke zu nennen, der versteckt sämtliche Schrauben oder was auch immer es da gibt. Da gibt es von außen nichts, woran man erkennen könnte, wie man es öffnet. Und du denkst, naja, gut, ist offensichtlich ein Einwegmodell. Müsste ich jetzt Plastik aufschneiden, um da an den verbauten Akku ranzukommen. Ist völlig unnötig. Du kannst von unten mit und zwar der Ladepuck, wo man das Ding per Induktion auflädt, der ist auch quasi so ein Spezialschlüssel. Das heißt, du steckst irgendwie die Zahnbürste rauf und dann drehst du sie in eine Richtung und damit mit dem Drehen löst du dann den unteren Teil, den Fußbereich und dann auf einmal kann man es auseinanderziehen und dann kommt man an das Innenleben heran. Und das ist nur ein plakatives Beispiel. Und dann kommt man auch in Staunen, weil, das habe ich tatsächlich schon mit eigenen Augen gesehen, der eingebaute Akku ist in der Regel eine ganz normale Batterie, rechargeable Batterie natürlich, die unter Umständen sogar ohne viel Aufwand rauszunehmen und auszutauschen ist, ohne Lötkolben. Ja, ganz genau. Aber ja, muss man Bock drauf haben. Genau, ja, natürlich. Also oder man geht in so ein Repair-Café, wir haben es tatsächlich selber auch gehabt, wir haben glücklicherweise ein Repair-Café bei uns um die Ecke und wir haben das Thema Fahrrad da hervorragend gelöst. Das Fahrrad passt völlig auch. Kostenfrei. Mhm. Diese Repair-Cafés haben Top-Werkzeuge da, also du hast alles, was du brauchst, um unter professioneller Anleitung zusätzlich noch dein Zeug in Schuss zu bringen. Und das sind so soziale Projekte, die halt meist durch den Bezirk gefördert sind. Und oft weiß man das gar nicht, dass sowas existiert. Genau. Und deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörer, wollten wir uns bei euch mal mit der Nase darauf stoßen. Denn die Stichworte, die wollen wir hier noch zur Vollständigkeit nennen. Raus. Es geht natürlich um Nachhaltigkeit, um Müllvermeidung, ja. Zweit- und Mehrverwertung. Nachhaltigkeit ist hier nochmal, also müssen wir es nochmal nennen. Also Nachhaltigkeit doppelt. Ja, man kann da einfach ein bisschen was machen. Der eine mehr, der andere weniger. Es geht einfach darum, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, dass man nicht alles sofort wegwerfen muss. Und der ein oder andere freut sich, wenn halt der alte Laptop, der für einen selber nicht mehr in Frage kommt, noch funktioniert und man was mitmachen kann zum Beispiel. Ja, Nachhaltigkeit ist auch voll mein Thema. Deswegen haben wir jetzt nur über elektrisch gesprochen oder so generell? Generell. Passt generell, glaube ich. Ja, elektrisch ist eben besonders anschaut. Ich trinke meine Energy-Drinks ja in der Regel auch nur noch aus zusammengemischtem Wasser mit Pulver. mit der Dose gefällt. Nein, was ich sagen wollte, ist, Bücher ist für mich zum Beispiel ein Thema, wo ich extrem erfolgreich und nachhaltig bin. Diese Bücherzellen. Da haben wir ja schon mal drüber berichtet. Also es ist, ich kann es gar nicht aufhören zu empfehlen. Ja, ne, Bücher gibt man ja auch. Oder auch Bibliotheken. Also Bücher schmeißt man ja nicht weg, Bücher gibt man ja weiter. Ne? Das sollte ja bekannt sein. Aber es ist ja leider selten so, dass wenn du was kaufst, dass es so weitergibst, weil man hat ja mal das Gefühl, man hat es bezahlt und steht ihm zu. Und ja. Mark, sein Finger zeigt zur Decke, was ist da? Nur wenn, wenn du mit deinem Thema fertig bist, ja, weil ich habe noch eine abschließende Anekdote zu dem Zweitverwertungs-Nachhaltigkeitsding bei den elektrischen Geräten. Gerne. Nämlich, wenn alles nichts mehr hilft, dann kann man auch einfach sein uralt Elektroschrott tatsächlich zu so Sammelstellen bringen. Da gibt es ja so Organisationen, so, ich weiß nicht, wie die heißen, nicht Rebuy, sondern irgendwie auch so Refurb. Meinst du so Firmen, die nochmal auffrischen? Und ja, ganz genau. Also die nehmen richtig altes Zeug und schlachten es im Zweifelsfall aus, wenn also wirklich nichts mehr geht. Oder aber die gehen eben hin und peppeln das ganze Zeug wieder auf. Also einen alten PC zum Beispiel. Ja, da kann man, was weiß ich, noch die Tastatur benutzen oder was weiß ich, die fragmentieren die Festplatte, dann geht der wieder und dann könnt ihr das irgendwie noch weiterverkaufen, wenn nicht in Deutschland, dann vielleicht in anderen ärmeren Ländern, sowas in der Richtung. Und ich erwähne es deshalb, weil das habe ich seinerzeit mal gemacht. Also habe selber irgendwie alte Technik dahin gebracht und hatte mich dann, also mir war ein Nachbar über den Weg gelaufen und er sagte, du pass auf, ich hätte da auch noch jede Menge bei mir im Keller. Also da war noch ein alter Commodore Amiga, ein alter Commodore 64er und noch ein Atari ST inklusive sich Netzteil und noch ein alter Monitor dazu. Und damit wusste man nichts mehr anzufangen. Und ich sagte, ja, pass auf, Auto steht hier um die Ecke. Lade ich ein, fahre ich da mal hin. Ja, sagte er, pass auf, ein C64, den hebe ich mir auf, aber da fehlt mir das Netzteil. Wenn das so ein Laden ist, dann kannst du vielleicht das schlicht um schlicht tauschen. Also dein ganzes altes Zeug bringst du da hin und dann bringst du mir so ein C64-Netzteil wieder zurück. Postwert. Habe ich dann auch versucht. Bin hingefahren und dann hieß es dort so, ach, naja, was hast du denn da? Ich sag, na, hier so alten Kram und so weiter. Ihr nehmt doch sowas an. Ach, sagt er, eigentlich können wir uns mit dem Zeug schon zuschmeißen, aber jetzt bist du schon da. Lass es einfach hier. Ich sag, ja, wenn wir uns hier so nett unterhalten, C64-Netzteil, haben wir jetzt hier nicht im Laden, aber komm doch mal mit. Und mit diesem Satz begann eine abenteuerliche Reise durch das Reich dieses Mannes. Weil vorne das kleine Ladengeschäft mit den mäßig motivierten Praktikanten dort war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, irgendwie die anderen 7/10, die unter der Wasseroberfläche waren, die durfte ich dann tatsächlich besichtigen. Er sagte, pass auf, komm mal mit. Also wir gingen dann raus, Seitenausgangs in den Hausflur, dann über den Hof des Mehrfamilienhauses, in dem vorne der Laden war. Und dann gingen wir in eine große Halle, in eine große Remise. Quadratmeterzahl müsste ich jetzt schätzen, zwischen 100, also sagen wir mal gut 200 Quadratmeter ungefähr. Und an den Wänden bis unter die Decke waren Metallregale, soweit ich mich erinnern kann, mit allerlei Zeug, was ich teilweise nicht identifizieren konnte. Aber das waren nicht nur wie Computerteile, sondern auch was ich irgendwie anderer Schrott, sage ich jetzt mal. Aber wirklich ein riesen übermannshoher Berg an alten Computerteilen war in der Mitte. Und man musste tatsächlich außen rum gehen. Und da dachte ich schon so, das ist ja unglaublich. Nicht, dass ich jetzt dachte, oh, hier sind ja Werte. Hier müssen wir mal einbrechen, hier kann man sich irgendwie reich machen. Einfach nur die Fülle. Und dann habe ich verstanden, als er sagte, ja, wir können uns mit dem Zeug schon zuschmeißen. Ich sage, was passiert denn jetzt damit? Ja, das wird, jedes einzelne Teil wird rausgenommen, wird gesichtet, wird dann gegebenenfalls sauber gemacht, auf Funktionsfähigkeit geprüft, sortiert und dann kommt das ins Lager. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann wurde es noch abenteuerlicher, weil wir gingen dann zum anderen Ausgang aus dieser Halle wieder raus. Und dann ging es in die Katakomben, sprich in die Kellergewölbe dieses Altbaus. Und da hat ja normalerweise jeder Mieter seinen eigenen Verschlag in so einem Keller. Und er hatte sämtliche Verschläge. In dem einen Verschlag waren alte schwarz-weiß 9 Nadeldrucker. Im nächsten waren alte schwarz-weiß 24 Nadeldrucker. Dann waren Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer dieser Marke, Computer jener Marke, Baujahre 70 bis 80, 80 bis 90. alles aufgeteilt. Ein ganzer Verschlag nur voll mit alten Tastaturen. Und das war das Beeindruckendste, was ich in dem Bereich jemals gesehen habe. Wobei man sagen muss, das ist ja schon unverhältnismäßig nachher, weil das hat mit Nachhaltigkeit ja nicht mehr viel zu tun. Mir fällt noch ein Beispiel ein, was zum Beispiel gegen Nachhaltigkeit oder gegen lange Nutzung spricht, sind elektrische Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen. Ne? Da kannst du nicht stolz drauf sein, eine Maschine aus den 90ern zu haben, weil die einen ganz anderen Verbrauch hat. Das andere ist auch Komfort. Ne? Also jetzt elektrische Geräte wie Computer oder Handys. Was hast du davon, ein Handy aus den 90ern zu haben? Das ist unzeitgemäß, das bringt dir eigentlich keine Vorteile. Aber ich glaube, wenn man die goldene Mitte findet, dann ist man noch gut. Ich bin immer der Meinung, versucht euer Zeug, was ihr habt, so lange wie möglich zu benutzen, ne, bis es wirklich keine Vorteile mehr bringt. Und dann kann man durchaus auch reinen Gewissens sich von seinem alten Elektroschrott verabschieden und Flores umstellen. Genau, und Marc hat es ja schon gesagt, also wenn es dann wirklich soweit ist, dass man das entsorgen möchte, dann gibt es die Recyclinghöfe bei euch vor Ort. Und in Berlin fangen jetzt Wälder. Immer eher, nein, natürlich nicht, das empfehlen wir nicht, ist verboten. Ne? Und in Berlin gibt es mittlerweile Kieztage in den Bezirken, wo sozusagen die BSR in den Bezirk kommt und sagt, hier, an dem und dem Tag stehen wir da, bringt euer Zeug dahin. Sehr gut, Stefan, niegelnagelneue Geschichte. Ja. Zwei Termine im Jahr pro Stadtbezirk. Genau. Und das, ich hatte mich auch geguckt, weil ich habe das Problem gehabt, wir haben ein relativ kleines Auto und wenn du da Sperrmüll loswerden willst, ist das ein bisschen schwierig. Ich habe schon viel Geld bezahlt dafür, dass der abgeholt wird. Und jetzt ist dieser Kieztag bei uns vor der Wohnungstür. Das ist, könnt ihr aus dem Balkon direkt runterschmeißen. Sozusagen, ja. Naja, so, genau. Und das Schade ist natürlich, dass es diese kostenlosen Sperrmüllabholungen in Berlin nicht mehr gibt. Aber doch durch diesen Kieztag. Ja, genau. Aber du musst es ja trotzdem hinbringen. Ne? Ach so, der Ort ist, wenn man nicht so Glück hat wie ich jetzt. Das gab es mal früher. In Brandenburg gibt es das in einigen Städten nach wie vor kostenlos. Und worauf ich eigentlich hinaus will, Marc, unsere gemeinsame Bekanntschaft. Mhm. Was kommt jetzt? Die Europa? Nein. Die war nämlich in Polen im Urlaub und hat ein Foto geschickt, passend dazu. Da gibt es nämlich in vielen Straßen so eine Automaten. Zeigen euch das beiden, mal. Die beiden gucken jetzt darauf. Und da sieht man halt so Einschübe mit verschiedenen Formen für verschiedene Sachen, also eine Lampe, ein Handy, ein Netzteil. Aber es sind auch verschiedene Farben. Es ist ein gelber Einschub, ein grüner Einschub, ein rosa Einschub. Genau, was passend da ist. Und da kann man sein Zeug auch abgeben. Ja, Batterie zum Beispiel entsorge ich immer fachgerecht im Supermarkt. Genau. Mir würde es so widerstreben, eine Batterie in Hausmüll zu werfen. Ja, kann ich nicht. Geht mir auch so. Da habe ich, das ist wie so eine unsichtbare Hand, die mich zurückhält. Genau. Und was, jetzt lasse ich mal den Nerd raushängen, was ich auch mache, ich messe Batterien nach, bevor ich sie entsorge, weil ich will, dass sie wirklich richtig leer sind. Und kleiner Trick am Rande, wenn eure Fernbedienung mal leer ist, einfach mal aufmachen, die beiden Batterien umtauschen. Das wirkt wirklich, ohne Scheiß, das wirkt wirklich Wunder. Und wenn man dann mal nachmisst, die Erfahrung habe ich als Batterienmesser machen müssen. Eine Batterie ist völlig leer, die andere ist voll. Ja, ich habe auch schon Geräte gefüllt mit, statt zwei Batterien auszutauschen, einfach eine volle reinzumachen. Reicht auch völlig aus. Und dann gibt es Geräte, die saugen Batterien leer. Das sind dann Fernbedienungen meist, weil die wenig Strom benötigen. Können die mit wenig Reststärke auch noch arbeiten. Ja. Und dann gibt es Geräte, die brauchen halt richtig Power. Also es lohnt sich, Batterien in Fernbedienung auf jeden Fall komplett zu entleeren. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Konzept Batterie aufladen Sinn macht. Für mein Musikgear nutze ich tatsächlich Akkus, aber ich weiß nicht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Akkus irgendwann dann halt auch den Geist aufgeben. Sie altern. Ja. Den geht es auch nicht anders. Ich habe das noch nicht durchgerechnet, ob das sinnvoll ist. Ich mache im Moment beides. Also ich bin sogar richtig dran. Also so aufladen mache ich selten. Nur in Geräten, wo es schon vorgesehen ist. Ne? Also macht man ja automatisch. Und noch eine Sache beim Thema Batterien. In der Musikwelt ist es so, ziemlich viele elektronische Musikgeräte, wie zum Beispiel Gitarren, Pedale und so weiter und so fort, arbeiten mit Batterien. Und da sagt man sich in der heutigen Zeit, ey, mach doch einen USB-Anschluss an, dann kann ich das per Strom aufladen. Ne? So würde man denken. Aber, jetzt habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt, es wurde nämlich ein Musikinstrument auf den Markt gebracht von einer Kategorie, die ich habe, die hat so einen USB-Anschluss und da sagen die ganzen Leute jetzt, nee, kauft das nicht, ihr werdet nicht glücklich. Ja, die denken nämlich noch ein bisschen weiter. Wenn der Akku in dem Gerät, da ist natürlich ein Akku drin in so einem Gerät. Wenn, wenn der irgendwann tot ist, dann kannst du das komplette Musikinstrument wegwerfen. Das weil der ist fest verbaut. Ja. Ne? Und deswegen haben Musikgeräte Batterien. Das Gerät kannst du, heute werden noch aus den 80ern Musikinstrumente benutzt, elektronische, weil sie einen geilen Sound haben. Und das ist nur möglich, weil die mit externen Batterien betrieben werden. Meine Eingabe dazu ist, das ist das Problem mit allen akkubetriebenen Geräten, dass man eine Tiefenentladung vermeiden muss. Damit zerstört man den Akku. Also, wenn du ein Gerät mit einem Akku betreibst und das, was ich, ein paar Wochen, Monate irgendwo in die Ecke legst, dann wird es tief entladen und dann, je länger es dort liegt, desto geringer ist die Chance, dass das Gerät wieder anspringt, wenn du es an Strom hängst. Mhm. Und deswegen immer mal so ein bisschen zwischenladen, wenigstens bis das Gerät einen Mucks von sich gibt, damit du weißt, dass es noch lebt. Also lange Zeit lagern lassen sich Geräte mit Akkus nicht. Die müssen regelmäßig einmal kurz an Strom, um ein Lebenszeichen irgendwie zu empfangen. Ansonsten zerstört ihr das Gerät nachhaltig. Ja, und jetzt kommt der große Nachteil von batteriebetriebenen Geräten, weil du sagst richtig, wenn der Akku eingebaut ist, muss man aufpassen, dass man nicht tiefen entlädt. Da gibt es übrigens auch Tricks, wie man den wieder aktivieren kann, so einen Akku. Das geht nicht immer. Aber ja, geht vielleicht nicht bei jedem, aber es gibt welche, da musst du kurz mal Strom aufgeben auf andere Art und Weise und dann ist der wieder aktiviert. Aber sprichst du von Starkstrom, Lichtbogen? Es ging um Akku. Ein Akku, der, wenn so ein Batterieakku, ne, so ein runder, wenn der tot ist, dann, ich glaube, da machst du den, schließt du kurz und dann erinnert er sich wieder, dass er Strom hat oder so. Müsst ihr mal googeln. Habe ich mich leider nicht darauf vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass dieses Thema heute kommt. Jetzt wissen wir den Nachteil bei einem Gerät mit eingebautem Akku. Jetzt kommt der Nachteil bei Geräten, wo man eine Batterie reinmacht. Ich besaß eine Taschenlampe, die, ihr müsst es unbedingt googeln, die LED Lensa X21. Es ist eine Taschenlampe, die kostet über 300 Euro. Ui. Die hat so einen Durchmesser, ich zeige es gerade mit den Händen, also du kannst mit zwei Händen vorne den Kopf umfassen, du hast einen Koffer dazu. Diese Taschenlampe ist mit diesen riesengroßen, runden Batterien. Monozellen. Ja, die sind richtig, richtig großen. Ja, das Problem ist, ich habe die Taschenlampe dabei nicht benutzt, habe irgendwann den Koffer aufgemacht, wollte sie anmachen, die Batterien sind ausgelaufen und ich kriege sie aus dem Gerät nicht mehr raus. Eine über 200 Euro teure Taschenlampe ist für den Arsch. Ja gut, aber... Nehmt eure Batterien aus euren Geräten raus. Ja, das ist, wenn ihr die lange nicht benutzt. Aber du merkst, es ist entweder Tiefentladung oder halt auslaufen. Es ist wirklich ein Fluch mit dieser Pest oder Cola. Ja. Wo ist das? Ja, sehr interessantes Thema und vielleicht haben wir euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, was eure Technik oder eure Geräte angeht. Schreibt uns gerne mal die Erfahrung. Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja. Und ja, ich glaube, wir sind schon recht fortgeschritten. Was? Es wird Zeit. Ich habe noch Energie. Du hast noch Energie. Machen wir also noch was Energie. Nee. Ich gebe euch Energie mit dem Druffi-Spruch des Tages. Oh, ja. Das freuen wir uns. Läutest du jetzt schon die Endrunde ein? Ja. Ich habe gesagt, ich schlafe nicht zu Hause. Ich habe schon Bescheid gesagt. Du nicht. Und was mit uns? Na, muss auch mal an uns denken. Habt ihr den Schlafanzug nicht bei? Wir haben doch gesagt, wir machen heute richtig leise. Also ich schlafe immer nackt. Okay. Jetzt kommt der Trophy-Strophe. Das ist bei mir anders. Wenn Stefan nackt ist, dann schlafe ich nicht. Ach so. Der Trophy-Spruch des Tages. Diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung und Verharmlosung von Drogen sein. Der Trophy-Spruch des Tages heute. Alle fliegen, keiner landet. Ist das nicht herrlich? No landing today. So ist das. Ja, sehr schön. Heißt es, wir kommen jetzt schon zur lustigsten Kategorie im lustigsten Berlin-Podcast. Ja, der meiste... Der meiste... Genau. Ja, denn, also... Ich habe auch einen Trophyspruch. Soll ich mal sagen? Ja. Zu breit für Sessel. Oh, der... ist doch, oder? Ja. Ja. Habt ihr die neueste Folge gehört? Na, selbstverständlich. Ja, ich glaube, jetzt haben wir sie abgehängt. jetzt haben wir es abgehängt, weil ja, natürlich ist es nicht uninteressant, was die Jungs erzählen, aber diesmal war es, also war irgendwie nicht so, dass es nicht mein Thema war, kann man nicht sagen. Es war nicht so gut aufbereitet, also es hat mich diesmal so, mal so überhaupt nicht gekriegt. Du meinst die Sendung mit dem Titel Sperr mal die Tür auf? Nee, die andere. Also, okay. Witzbändel. Herzlich willkommen. Und wie immer beginnt der, der im Alphabet ganz vorne kommt, nämlich der Marc. Oh Gott, ey, okay. Muss ich auch noch rechnen. Ich glaube, den hier hatten wir schon. Mach nichts, mal den hier. So, jedes Mal der Witze so. Ich muss jetzt echt aufpassen, sagt die eine Freundin zur anderen, dass ich kein Kind bekomme. Wieso? Ich dachte, dein Mann ist doch sterilisiert. Ja, eben drum. Herr Doktor, ich rede im Schlaf. Ja und? Ist das schlimm? Ja, die Kollegen lachen schon über mich. Ah, sehr. Ja, da bin ich ja dran. Und ich kann sagen, ich habe heute Flachwitze rausgesucht. Jede Menge. Also Füße hoch, Leute. Wir fangen an. An wen wenden sich denn Aprikosen bei einem Schadensfall? Stern? Na, an die Versicherung. Den haben wir noch nicht gehört, wirklich. Das, der ist gut, ne? Das ist mir neu. Ja. Marc, kannst du noch? Ja. Sag mal, hast du was gegen Inzest? Oh, nö, wenn es in der Familie bleibt. Okay. Das ist ja ein Niveau. Gespräch unter Freunden, ne? Ja, ich schlafe abends immer echt schlecht ein. Ah, das kenne ich. Aber ich zähle nur bis 3. Urlaub. Na. Was? Manchmal auch bis halb 4. Wenn es hilft? Ja, manchmal auch bis halb 4. Ja, war mit Ansage. Gut, offenbar war der schon bekannt. Ja. Der war auch nur zum Auffrischen. Ach so, okay. Ja. Ein Refresher. Ein Refresher. Sehr gut. Pass auf, wie nennt man das, wenn man beim Rauchen stirbt? Nein, Zugunglück. Zugunglück. Sehr gut. Gut. Was? Woher sollen wir das auch wissen? Wir rauchen ja nicht. Ja, das stimmt nicht mehr. Ein Mann beim Urologen. Oh ja. Der Urologe sagt zu dem Mann, Sie müssen unbedingt mit dem Onanieren aufhören. Ja, aber warum denn? Weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann. Aus Folge 77 und 83. Aber gut, dass du den zurückgehalten hast, weil auch ja. Refresher kann man nochmal genießen. Genau. Ich habe es im Kopf schon die mitgesprochen. Die Pointe. Ja. Okay, pass auf, dann jetzt für dich zum Mitreden, Stefan. Ja. Sagt der Arzt, was Ihr Mann jetzt braucht, ist absolute Ruhe. Ich verschreibe Ihnen jetzt eine Packung sehr starker Schlaftabletten und davon nehmen Sie bitte jeden Abend eine ein. Hervorragend. Ja. Ja, also für die mich verstanden haben, das hat er zur Frau gesagt, versteht er? Ja, ja. Sehr gut. Juhu. Mama, darf ich die Schüssel auslecken? Nein, Kevin, du drückst jetzt die Spülung, bitte. Oh. Alter. Alter. Ui. Jetzt habe ich Herpes. Boah. Ja, meine Lippe beginnt auch gleich zu glühen. Ey, ihr habt selten so gelacht an den Witzen, finde ich gut. Du siehst gleich, auf welchem Niveau du hier kommen musst. Damit's wirkt. Marc, der Mann betritt das Schlafzimmer mit einer Ziege im Arm und spricht, schau, das ist das Schaf, das ich immer bumse, wenn du keine Zeit hast. Daraufhin seine Frau, das ist eine Ziege, du blöder Idiot, und kein Schaf. Wer redet denn mit dir? Oh, Mensch, das ist ja. Und das als. Ey, sag mal, wir sind ja schon beim ersten Bonuswitz. Ja, Wahnsinn. Beim ersten. Herr Doktor, also bitte nicht reinreden jetzt, Stefan, das ist ein Refresher. Okay. Ja. Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Ja, und? Das ist doch gut. Ja, aber ich stehe doch erst um 8 auf. Sehr gut. Hm. Was nehmen wir denn noch? Okay. Ja, ganz einfach. Wie nennt man eine Demonstration von Veganern? Gemüseauflauf? Ja. Ach, sorry, jetzt habe ich reingequatscht. Siehst du? Du machst das genau. Aber nee, das war jetzt nur die Revanche. Ja, war gut. Ja, Revanche, sagt der Mensch. Außerdem habe ich diesen Tick, dass wenn mir jemand eine Frage stellt, dass ich einfach Ja, das ist ja richtig. Deswegen, diese Witze sind bei mir falsch. Okay, dann gucke ich Marc nächstes Mal. Und jetzt kommt zum Abschluss der Witz, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass René den vor 4 oder 5 Jahren mal gebracht hat. Mit Sicherheit. Wenn die Stiftung Warentest... Ja. Nein, den hat Stefan erzählt. Dildos testet, ist dann befriedigend besser als gut? Den kann ich mit Kondom. Ah. Dildos mit Kondom? Ja, sicher, sicher. Gut, und ich erzähle jetzt einen Witz, den ich garantiert vor 5 Jahren definitiv schon mal erzählt habe. Ja. Und zwar, ein Schüler schläft im Unterricht. Ja. Da schleicht sich der Lehrer ran, weckt ihn und sagt, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der richtige Platz zum Schlafen ist. Da sagt der Schüler, oh, doch, geht schon, wenn Sie ein kleines bisschen leiser reden würden. Oh Mann. Okay, jetzt kommt hier der finale Witz. Pass auf, Leute. Was oder wie nennt man es, wenn man Buchstabensuppe auskotzt? Oh. Du hast wieder eine Frage gestellt. Ja, dann antworte doch. Ist das vielleicht gebrochenes Deutsch? Natürlich. Ja, sehr gut. So, Mann, wo du willst du mal rein? Was? Noch nein. Nein. Gut, dann will ich nur noch einen zum Abschluss bringen, weil den werde ich definitiv nicht mit in die nächste Folge schleppen. Okay. Ich schlafe wie ein Baby. Ich werde jede Stunde wach und heule. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Gut. Wahnsinn. Das war lustig. Boah, so viele Witze hat man lange nicht mehr. René, ja. Ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen. Warum gehst du auf die Knie? Du hattest dich letztes Mal darüber beschwert, dass ich immer so vorpresche, wenn es um die Weisheit des Tages geht. Ah. Und vielleicht möchtest du ja heute die Weisheit des Tages vortragen. Oh, ey, du, ich bin jetzt wirklich voll gerührt. Ja. Hast du Taschentücher? Falls sie jetzt hier drehen? Wenn du nicht vorbereitet bist, ich habe hier eine markiert, die könntest du dann vorlesen. Nein, ich habe eine eigene. Und zwar? Ich habe eine eigene, du Penner. In Ruhe. Und zwar? Die Weisheit des Tages. Achtung, die Weisheit des Tages, die ist sehr kurz, deswegen muss man jetzt besonders gut zuhören. Stift raus. Kannst du vielleicht flüsterst, dann ist sie noch aufmerksam. Ja, das ist eine Technik, Leute dazu zu zwingen, aufmerksam zu hören. Lass deine Taten Worte sprechen. Düdüm. Es ist gut, ne? Es ist tief. Ja. Lass deine Taten Worte sprechen. Auf Deutsch, für die, die es so kurz nicht verstehen. Ja. Ja, guckt so komisch. Ja. Laber nicht, mach. Einfach nicht quatschen, machen. Ja. Warum hast du das denn nicht gesagt? Ja, das wäre in der Berliner, Berliner Remake ist laber nicht. Also ganz ehrlich, ich finde, Marc sollte nächstes Mal wieder die Weisheit des Tages machen. Mobbing am Arbeitsplatz. Stell dir das Fenster und Größe raus. Mach doch. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer. Das ist noch nicht vorbei, oder? Wir sind eigentlich durch. Gender nicht vergessen. Liebe Zuhörer und Zuhörer. Genau. Das finde ich übrigens das Lustigste mit an dem Podcast. Ja. Also an dem anderen. Genau. Ja. Nicht vergessen. ZBF, sag ich mal. Ach nee, ZBS. ZBS. Nein, das sind 4 Buchstaben. ZBFS. Na? 3, 4, das sind tatsächlich 4 Buchstaben. Wir sind IIDI. Stimmt. Irgendwas ist doch immer. Aber jetzt, die Webadresse ist natürlich nicht iidi.de, obwohl das witzig wäre. Könnte man auch machen. Nee. Sondern. Das ist unmöglich. Ich verwechsel jetzt immer. Das ist Berlin-Podcast. Berlin-Podcast.de. Ja, Podcast-Berlin ist doch langweilig. Dann gibt es die schon, aber mehr sagen wir dazu nicht. Da gibt es ja auch nichts zu hören. Nee, das stimmt. Also könnt ihr gerne mal raufgucken, aber ihr werdet sofort wieder. Ihr werdet da jetzt nicht drauf gucken. So, Leute, Schluss jetzt. Das war die Folge Polizei 110. Bitte nicht anrufen. Bitte nicht wieder wählen. Genau. Wir hoffen, wir haben euch abgeholt und es hat euch Spaß gemacht. Hier direkt aus Renés Büro. Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Doch, einmal hast du es kurz erwähnt im Nebensatz. Vielen Dank an der Stelle noch. Unsere Gläser sind leer. Warte mal, ich will einen zum Abschluss noch. Also, ja, dann gib mir auch nochmal einen Schluck. Ich nehme jetzt den von Marc nochmal. Und Marc, du würdest, dir ist das zu süß, ja? Ja. Also ich muss sagen... Du musst definitiv mehr Wasser rein. Ich finde es cool. Prost. Und du kannst ja nächstes Mal ein eigenes Getränk mitbringen. Stefan, wir werden... wir trinken das. Genau, Prost. Volle Pulle Energie voraus. Ja. Prost. Prösterchen. So, und jetzt riecht doch gut. Jetzt rülpst du mal noch zusammen im Chor. Nee, das ist sowas kein... Ich bin ja anständig. Ich krieg's auch nicht auf Anhieb. Oh, Marc. Oh, ey, du solltest rülpsen. Man muss dazu sagen, Marc hat gerade eine Haltung reingezogen, als wenn er so ein professioneller Rülpser ist. Kannst du Kurse geben? Was kann ich? Kurse geben? So, jetzt lass wir alle langsam den Nacken nach hinten. Wir atmen. Öffnen den Mund. Das ist bloß so peinlich, weil es momentan gerade nicht klappt. Habt ihr nicht getrunken? Schlecht vorbereitet. Ist auch nicht so schlimm. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Folge. Ne? Ihr könnt noch furzen. Bitte nicht. Okay. Lieber nicht. Ich könnte wenigstens so tun, als würde ich furzen. Ich glaube, ich bin jetzt auch dafür, dass wir aufhören. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke Marc, danke René, danke an Hodi und das war Folge 110 vom Berlin Podcast. Bis in zwei Wochen. So, tschüss. Bis dann. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Und ich bin gespannt mit dem Hall. Also ich weiß, die letzte Folge mit dem Hall war... Ja, ist halt okay. Hat euch endlich wieder ein neues Wort davon. Er lag da gerade und da habe ich mitgenommen. Er hat schon gewartet. Dann haben wir uns kurz geprügelt, so wie sonst, wenn wir uns sehen. Ja. Und dann war ich gut. So ist es. Ja, aber was ist denn der Sinn? Wie soll man nur das Flugzeug sein? Wie soll denn sonst im Flugzeug Internet funktionieren, wenn da kein WLAN ist? Aber was ist denn der Sinn vom Flugmodus? Da musst du dich mal umlesen. Im Flugzeug funktioniert es so und das. Es gibt eine Durchsage zum Start. Setzen Sie die Geräte bitte jetzt in Flugmodus oder schalten Sie sie aus. Und dann wird darauf hingewiesen, dass wenn ein entsprechendes Symbol irgendwie erscheint oder nicht mehr erscheint, dann kannst du dein WLAN anmachen. Aber ich finde die Farbe schön. Also ich glaube auch, man könnte es dünner trinken, aber ich mag es echt so. Also das ist okay. Ich glaube, für Marc ist das wahrscheinlich eher nichts. Also, ja, der hat ja Geschmacksverkalt. Man muss dazu sagen, die... Regnet doch nicht etwas. Es regnet die ganze Zeit. Ach, das bisschen, das ist ja jetzt kein... Ja, du bist ja auch nicht mit Fahrrad. Ach, sorry. Ja, wir fährten mit Fahrrad, das ist Frühling. Ja, genau. Meinst du, dass das ein schönes Außengeräusch jetzt ist, mit offenem Fenster weiter aufzunehmen? Das ist ja die Glocken nie gelegen. Müssen wir zumachen. Aber ein paar Kirschen... Ja, wir können auch einfach nur kurz stoßen. Sag doch einfach, welche Kirsche da jetzt gerade klingelt. Das weiß ich doch nicht. Wenn du hallo, arbeitest du hier. Also wirklich. Meine Jacke liegt immer rum. Ja. Und ich habe jetzt auch, ich hänge die da jetzt endlich auf. Aber kann deine Lass Firma uns. Nicht Haken besorgen? Nee, dafür haben wir kein Geld. Wir haben nicht mal für Schrauben. Ich habe es wie ein Erwachsener aufgehangen. Ja, du bist halt erwachsen. Ich bin halt ein verspieltes Kind. Oh, das aber ist toll. Kann ey. Ich doch behalten dann jetzt. Nein, wie? Das hat 16 Euro gekostet. Ich habe es zu Ostern Ich habe es mir selbst zu Ostern geschenkt. Teurer als meine Jacke. Quatsch. Echt, Kick hat Jacken über 16 Euro? Meins Primark. Oh, ja, wenn man es Englisch ausspricht, klingt es vielleicht viel geiler. Primark. Heißt es Primark oder? Nee, es heißt Primark. Echt? Ist das nicht aus Frankreich? Dann heißt es Primark? Primark. Ich bin ja übrigens bei so einem französischen Label drauf immer ein Primark. Für die Leute, die bei uns einschlafen oder zum Einschlafen an dem Podcast, die haben jetzt dieses schöne Regengeräusch, das geht jetzt auch schnell. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Aber wir wecken am Ende des Podcasts auf. Ja. Warum macht man eigentlich eine Winkbewegung? Ja, ich mag das nicht. Das solltest du deinen Therapeuten fragen. Ja. Und damit nicht zu lange warten. Der erste Audio-Podcast mit Zeichensprache. So ist es. Mit den Gebärdensprachen. Siehst du, das kannst du noch mit einbauen, Stefan. Ja. Eine interne Information an die Kollegen. Falls ihr eine feuchte Ecke in dem Serverraum vorfindet, Stefan hat die Toilette gerade mit dem Serverraum verwechselt. Hallo Stefan. Ja. Pfeife. Sehr gut. Hallo Stefan, du Pfeife. FR. Nathalie von Harald Schmidt. Hallo, un herzlich joyeux commandant, Mestan Berlin Podcast. Kann man nicht verstehen. Nee. Gut, wir nehmen Deutsch. Achso, ich dachte. Das ist auch eine API. Und hier sind eure drei Flachpfeifen: Stefan, René und Marc. Viel Spaß. Ja, dann haben wir es, ne?